Kaiser Wilhelm II. Wurde am 27. Januar 1859 geboren. Das erste Kind des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen und der englischen Prinzessin Victoria wurde vom Volk mit Jubel- und Hurrarufen begrüßt. Verschwiegen wurden in Preußen und in England allerdings die Umstände seiner Geburt. Beim Eintritt ins Leben war der kleine Wilhelm auf Dauer geschädigt worden. Es war eine Steißgeburt, die in jenen Zeiten fast immer tödlich verlief. Wilhelm kam, wie der Arzt konstatierte, scheintot zur Welt. Der linke Arm, 15 cm kürzer als der rechte, blieb leblos, hing nutzlos herab. Der physische Schaden hatte psychische Folgen, die durch Behandlungen, mit denen er behoben werden sollte, noch verschlimmert wurden. Der Arm des Knaben wurde elektrisiert, in eine Streckmaschine gespannt und weil die Ärzte zu moderneren Methoden noch kein rechtes Zutrauen hatten, nach altherkömmlicher Art daran herumgedoktert. An das verkrüppelte Glied wurden in der abwegigen Erwartung, dies könne den abgestorbenen Arm wiederbeleben, kurz vorher getötete, aufgeschlitzte Tiere gebunden. Die Qualen, denen der junge Wilhelm bei den vergeblichen Bemühungen einer Heilung ausgesetzt wurde, blieben nicht ohne Konsequenzen auf den Charakter des künftigen Herrschers. Sie lösten Gereiztheit, ja Erbitterung gegen jene aus, die ihn so behandelten bzw. behandeln ließen. Gegen seine Eltern, die ihn in diesem Zustand in die Welt gesetzt hatten. Und die Missbildung, die er schon beim Anziehen des Uniformrocks als äußerst störend empfand, führte zu Überreaktionen, mit denen er sie zu kompensieren suchte. Durch ein übertriebenes, schneidiges Auftreten und durch eine überzogene, forsche Gestik. Weniger offensichtlich, doch schwerwiegender als die körperliche Abnormität, schien ein anderer Geburtsfehler gewesen zu sein. Die neuere Forschung schließt nicht aus, dass bei der Steißgeburt auch das Gehirn geschädigt wurde und daraus manche Verhaltensstörung wie Unstetigkeit oder Unkonzentriertheit zu erklären sei. Kein Geringerer als Sigmund Freud verwies auf die Folgen, die sich durch den Geburtsschaden für Sohn und Mutter ergeben hätten. Victoria, die erstgeborene Tochter der englischen Königin Victoria, habe nicht wie Mütter gewöhnlich in solchen Fällen ihr behindertes Kind durch vermehrte Zuneigung zu entschädigen gesucht, sondern sie entzog dem Kind ihre Liebe wegen seines Gebrechens. Als dann aus dem Kind ein mächtiger Mann geworden war, bewies dieser durch seine Handlungen unzweideutig, dass er der Mutter nie verziehen hatte. Das Verhalten der Mutter wird durch die Umstände der Geburt verständlicher. Victoria heiratete mit 17 und gebar mit 18 ihr erstes Kind unter unsäglichen Umständen. Die Etikette verlangte, dass sie dabei einen Unterrock anbehielt, wodurch alles noch schwieriger wurde. Das Chloroform, das sie stundenlang einatmete, vermochte ihre Schmerzen kaum zu dämpfen. Überdies entwickelte sich der Charakter des Prinzen in einer Weise, die Victoria zunehmend an seiner Eignung zum Vorbild für das Volk zweifeln ließ. Immer öfter klagte sie über Wilhelms Selbstsucht, Hochmut und Herzenskälte, seinen Mangel an Bescheidenheit, Güte, Wohlwollen und Rücksicht nehmen auf andere. Die Mutter begriff nicht, dass sie zu dieser Entwicklung nicht unwesentlich beitrug. Sie ließ es ihren Sohn nur zu deutlich spüren, dass sie sich von ihm körperlich wie geistig mehr erwartet hatte. Nämlich einen strammen und keinen behinderten Jungen, einen Prinzen, der so zu werden versprach wie ihr Vater, Prinzgemahl Albert. Gewissenhaft bei allen Aufgaben, die ihm zugewiesen wurden und die er sich selbst auferlegte. Ernsthaft bemüht, an dem Platz, an den das Schicksal ihn gestellt hatte, sein Bestes zu geben. Der Sohn begann von seiner Mutter abzurücken und mit ihr von ihrem Mutterland. Diese persönliche Abneigung gewann später politische Bedeutung. Dem Manne, der England als perfides Albion und die englische Familie als verfluchte Family bezeichnete, war als Junge die britische Insel noch wie ein Paradies erschienen. »Die frühesten Erinnerungen, die ich mir noch heute deutlich zurückrufen kann«, begann er seine Memoiren, »verknüpfen sich mit dem Schlosse Osborne auf der Insel Wight, dem Lieblingssitz der englischen Königsfamilie. Großvater Albert pflegte das Baby in eine Serviette zu legen und darin zu schaukeln, was der Memoirenschreiber nicht für eine dem Preußenprinzen angemessene Behandlung zu halten schien. Mit 4 Jahren kam er 1863 wiederum nach England, anlässlich der Hochzeit seines Onkels Bertie, des späteren Königs Edward VII. Er erinnerte sich in seinen Memoiren an den Paukenschläger der Horse Guards und die blauen Mäntel der Ritter vom Hosenbandorden. Auch wusste er noch, dass er den kleinen Dolch, den er zu seiner schottischen Tracht trug, gegen die englischen Prinzen Arthur und Leopold gezückt hatte, die ihn in der St. George's Chapel in Windsor zur Ruhe mahnten. Die Familie behauptete, er habe den 13-jährigen Arthur, der ihm den Dolch entwinden wollte, ins Bein gebissen. Es folgten noch viele Besuche in England, dass die Mutter nicht oft genug ansteuern konnte. Großmutter Victoria, die der Herangewachsene später respektlos als »das alte Reff« bezeichnete, trat ihrem »Dear Boy« fürsorglich, wenn auch gouvernantenhaft, entgegen. Bei jeder passenden und auch unpassenden Gelegenheit stellte sie ihm Großvater Albert als leuchtendes Vorbild hin und ermahnte ihn, seinen Eltern gegenüber gehorsam zu sein. Mehr als ziviles Spielzeug, beispielsweise die Kinderküche im Schlosspark, interessierten ihn die ausrangierten Kanonen, mit denen seine Onkel bereits Bum-Bum gemacht hatten, und erst recht die Geschütze auf britischen Kriegsschiffen. Dort, auf dem Dreidecker St. Vincent, durfte er eine Abzugsschnur ziehen und sich am Donner des Schusses begeistern. Später, als Kaiser, ging er daran, die maritimen Träume aus der Jugend zu verwirklichen und sich und seinem Volke einzureden, dass auch die Zukunft Deutschlands auf dem Meere liege. Dabei lag Preußens Vergangenheit wie Gegenwart auf dem Lande. Auch das gehörte zu Wilhelms frühesten Eindrücken. Preußens Hauptstadt war ohne Soldaten und ohne Militärmusik nicht zu denken, erinnerte er sich. Im Winter, wenn die Familie im Kronprinzenpalais zu Berlin wohnte, bewunderte er sonntags die marschierenden Soldaten, die nach dem Gottesdienst unter den Linden an Wilhelm I. vorbeimarschierten. Der Furor Militaris, der bei uns in der Familie traditionell selbstverständlich ist, ergriff auch den jüngsten Spross. Um Wilhelm frühzeitig preußischen Schliff beizubringen, wurden von den Eltern die passenden Erzieher ausgewählt. Besonders geeignet dafür schien Freifräulein Sophie von Dobeneck. 1861 wurde sie zur Gouvernante des Prinzen bestellt und bereits 1862 zur Obergouvernante befördert. Sie galt als resolut und handgreiflich. Mit 6 bekam Wilhelm einen Militärgouverneur, der ihm erste Kenntnisse über Uniformen, Waffen und Waffengattungen vermittelte. Mehr Spaß schienen ihm die Stunden beim Sergeanten Klee gemacht zu haben, der ihn das Trommeln lehrte. An seinem 10. Geburtstag wurde er, wie es bei den Hohenzollern Tradition war, in die preußische Armee aufgenommen und mit der Uniform des 1. Garderegiments zu Fuß eingekleidet. Auf dem Kasernenhof wurde mit ihm exerziert. Bei seiner Ausbildung gewann die preußische Realität schon bald die Oberhand über englische Ideale. Das war nicht zuletzt seinem zivilen Erzieher zuzuschreiben, dem Gymnasiallehrer Dr. Georg Hinzpeter, der dem Prinzen das neuhumanistische Bildungsgut mit spartanischen Methoden einbläute. In der entscheidenden Entwicklungsphase seines Zöglings von 1866 bis 1877 trug er viel dazu bei, eine von den Eltern gewünschte liberale Erziehung zu vereiteln und Wilhelms schwachen Charakter noch mehr zu verbiegen. Der Bielefelder Professorensohn war ein Calvinist, Anhänger jener Reformationslehre, die davon ausging, dass der Schöpfer seine Kreaturen von Anbeginn an in Auserwählte und Verworfene eingeteilt habe. Hinzpeters Pädagogik war ganz auf harte, nüchterne Pflichterfüllung und auf Dienen eingestellt. Der Charakter musste durch stetes Entsagen gestellt werden. Das Leben des Prinzen hatte sich im Sinne altpreußischer Einfachheit zu gestalten. Trockenes Brot gab es zum Frühstück. Und wenn seine Meininger Vettern zu Besuch da waren, musste er ihnen Kuchen anbieten, durfte aber selbst nichts davon nehmen. Bereits für den Siebenjährigen begann der Erziehungstag um 6 Uhr im Sommer und um 7 Uhr im Winter, dauerte 12 Stunden lang, nur unterbrochen durch karge Mahlzeiten und anstrengende Leibesübungen. Auf die rüde Art, mit der er dem behinderten 8,5-Jährigen das Reiten beibrachte, war Hinz-Peter besonders stolz. Da weder Reitknecht noch Stallmeister dazu imstande waren, hob der Erzieher seine inzwischen unbedingt gewordene moralische Autorität mit einsetzend den weinenden Prinzen auf sein Pferd ohne Bügel und erzwang die Übung der verschiedenen Gangarten, taub gegen alles Bitten und Weinen, erbarmungslos den unaufhörlich herunterstürzenden Reiter wieder hinaufhebend, bis endlich, nach wochenlanger Quälerei, das nötige, schwer zu erwerbende Gleichgewicht erlangt war. Der Erfolg rechtfertigt das Mittel, lautete die preußische Maxime, nach der Hinz-Peter daran ging, dem Erziehungsbefohlenen eine neuhumanistische Bildung einzupauken. Ob sich der Schüler zu seiner Zufriedenheit entwickelt hatte, darüber nachzusinnen, bekam Hinz-Peter, der bis 1907 lebte, noch reichlich Gelegenheit. Bereits am Gymnasiasten rügte er den grenzenlosen Egoismus seines Schülers. Auf den Gedanken, dass er daran mitschuldig sein könnte, schien der Pädagoge nicht gekommen zu sein. Rückblickend klagte Wilhelm II., freudlos wie sein Wesen sei die Pädagogik Hinz-Peters gewesen und freudlos die Jugendzeit, durch die mich die harte Hand des spartanischen Idealisten geführt hat. Das Hindurchquälen durch 1000 Seiten Grammatik, das Hineinknien in das Römer- und Hellenentum, hatte nicht wie erwartet Segen für die Förderung des Germanentums und die Weltgeltung Deutschlands gebracht. Die glorreichen Ereignisse der Reichsgründungszeit müssen auf den Knaben Wilhelm einen unauslöschlichen Eindruck gemacht haben. Der Fünfjährige stand 1864 am Fenster des Kronprinzenpalais, als der Großvater die Parade der in den Krieg gegen Dänemark marschierenden Truppen abnahm, die er schon bald darauf als Sieger heimkehren sah. 2 Jahre später erlebte er den Einzug des königlichen Heeres, das im Krieg von 1866 Österreich geschlagen und den Weg für eine Einigung Deutschlands durch Preußen freigekämpft hatte. Es marschierte durchs Brandenburger Tor, über die Linden, die Via Triumphalis, zum Ziel im Lustgarten. 4 Jahre später, im Juli 1870, wurde der 11-Jährige zum Vater gerufen, der ihm eröffnete, dass er als Oberbefehlshaber einer Armee in den Krieg gegen Frankreich ziehen würde. Zum Kampf gegen den Erbfeind, der den Preußen die Macht missgönne und den Deutschen die Einheit vorenthalten wolle. Wie habe ich über die ersten Siege gejubelt, erinnerte sich Wilhelm II. Wie habe ich mich über die ersten ins neue Palais gebrachten Kriegstrophäen, einen Reiterhelm, die Fahne von Lützelstein, die Stadtschlüssel der Städte Nancy und Bar-le-Duc, sowie über die erbeuteten französischen Adler gefreut, die zum Balkon des Arbeitszimmers meines Vaters hinausgehängt wurden. Was habe ich nicht damals mit den anderen Jungen Hurra und immer wieder Hurra geschrien? Vom großen Sieg bei Sedan erfuhr er in Bad Homburg, wo seine Mutter ein Lazarett eingerichtet hatte. Im Nachthemd stürzte er ans Fenster, sah Fackeln tragende und singende Menschen vorüberziehen und musste sich ein Donnerwetter Hinz-Peters wegen eigenmächtigen Aufstehens und ungehörigen Anzuges anhören. Zur Kaiserproklamation in Versailles gratulierte er dem lieben Großpapa in einem Brief, bei dem ihm Hinz-Peter die Feder führte. Es scheint nun ein großes Glück, dass du deutscher Kaiser geworden bist, denn jetzt sind alle kleinen deutschen Fürsten zu einem einzigen großen und mächtigen Staate verbunden. Jetzt ist endlich die kaiserlose Zeit vorbei und das Deutsche Reich einig. Du kannst dir leicht denken, wie ich mich freue, zu einem Geschlecht zu gehören, welches sich an die Spitze des Deutschen Reiches emporgeschwungen hat. Bald darauf konnte er den Großvater als deutschen Kaiser begrüßen. Beim Einzug durch das Brandenburger Tor ritt der 12-Jährige auf einem Pony dicht hinter dem Vater. Hinz-Peter ließ ihn einen Aufsatz schreiben, in dem er eingestand, dass während des ganzen Ritts die Linden herunter und während der Parade ich keine Zeit zum Denken gehabt habe. Ich war zu sehr mit Staunen und Hören beschäftigt. Der stärkste Eindruck war, dass ihm der Kaiser die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt hatte, diesen Tag wird er auch nicht vergessen. Er vergaß ihn nicht und gewöhnte sich daran, fasziniert durch die schimmernde Wehr mit dem Denken auszusetzen. Der Prinz, der nun nicht nur Anwärter auf den preußischen Königsthron, sondern auch auf den deutschen Kaiserthron war. Das neue Reich wurde von einer Koalition aus konservativem Preußentum und nationalliberalem Bürgertum getragen. Dadurch wurden Wilhelms Eltern in der Absicht bestärkt, die im Kronprinzenpalais in höfischer Isolation begonnene Erziehung des künftigen Königs und Kaisers in einem öffentlichen Gymnasium fortsetzen zu lassen. Friedrich Wilhelm und Primär Victoria versprachen sich von einem sich unter Bürgersöhnen bewegenden Prinzen mehr Bürgernähe und von einem Thronerben, der seine Kräfte mit gesellschaftlichen Aufsteigern messen müsste, mehr Bürgersinn. Die dem modernen Geist aufgeschlossenen, wie der monarchistischen Tradition verhafteten Eltern bauten darauf, dass Lehrkräfte, die Freisinn mit Obrigkeitsgläubigkeit zu vereinen wussten, ihren Sohn zu jenem Liberalismus hinführen könnten, die ihnen als Staatsideal vorschwebte. Auch Hinzpeter riet zur Ausbildung in einer öffentlichen Anstalt. Wenn der Prinz mit Bürgerlichen die gleiche Schulbank drücke, würde er vielleicht seine Überheblichkeit verlieren. Diese Ausbildung war ein Novum im Hohenzollernhaus, das von Wilhelm I., dem kaiserlichen Familienoberhaupt, grollend hingenommen wurde. Im September 1874 trat der Prinz in die Obersekunda des Gymnasiums in Kassel ein. Er kam mit seinem jüngeren Bruder Heinrich, dem Zivilgouverneur Dr. Hinzpeter und dem Militärgouverneur Generalmajor von Gottberg samt Dienerschaft, wohnte im Winter im Fürstenhof und im Sommer auf Schloss Wilhelmshöhe. Diese Umstände waren nicht dazu angetan, Hinzpeters Rechnung aufgehen zu lassen. Wilhelms dynastischer Stolz wurde kaum gemindert. Mit 16 erklärte er kühn, ein neuer Friedrich der Große werden zu wollen. Sein schulischer Ehrgeiz wurde kaum gestärkt. Hinzpeter hatte weiter über Lernunlust und Nachlässigkeit zu klagen. Ich glaube nicht, dass er klug ist. Er hat nur ein vortreffliches Gedächtnis. Er glaubt aber schon alles zu verstehen, spricht über alles und stellt Behauptungen auf mit einer Sicherheit und Rechthaberei, die einen Widerspruch völlig abschneiden, bemerkte 1875 Hans Delbrück, der Erzieher von Wilhelms Bruder Waldemar. Sein Hochmut ist sehr groß und nicht versteckt, sondern bewusst. Dabei ließ ihm sein Stundenplan kaum Zeit für ein Verschnaufen, geschweige denn für einen Auslauf. Der Schülertag begann im Sommer mit dem Wecken um 5 Uhr, um 6 Uhr mit der Vorbereitung auf den Gymnasialunterricht, der von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr dauerte. Zwischen 12 und 14 Uhr wurde spazieren gegangen, gefochten oder geschwommen. Um 16 Uhr begann die Repetitionsstunde bei Hinzpeter. Zwischen 17 und 18 Uhr war Essenspause, an die sich der Nachhilfeunterricht anschloss, der sich oft bis 21 Uhr oder länger hinzog. Die Naturwissenschaften, die den technischen Fortschritt und die industrielle Entwicklung ermöglicht hatten, blieben dem Schüler eines altsprachlichen Gymnasiums ein Buch mit 7 Siegeln. Sein Interesse daran war gering. Für Mathematik hatte er keinerlei Begabung. Für Physik und Chemie war im Lehrplan des Kasseler Gymnasiums ohnehin wenig Platz. Im Januar 1877 bestand Wilhelm das Abiturexamen als 10. von den 17 Schülern seiner Klasse. Das Zeugnis bescheinigte ihm die Reife für ein Universitätsstudium, was nicht bedeutete, dass er reif für das Leben geworden wäre. Seine Mutter bestritt das und viele, die den unfertigen Charakter des Prinzen besser kannten, pflichteten ihr bei. Er selbst war und blieb der Meinung, dass er spätestens mit der Vollendung seines 18. Lebensjahres die Vollreife erlangt habe. Darin wurde er durch die feierliche Erklärung seiner Volljährigkeit am 27. Januar 1877 bestärkt. Der Prinz war voller Stolz, dass ihm sein Großvater zu diesem Anlass den Schwarzen Adlerorden verlieh, dem höchsten Orden Preußens. Von der englischen Großmutter, Queen Victoria, die ihn mit dem Bath-Orden auszeichnen wollte, verlangte und erhielt er den Hosenbandorden, die höchste Auszeichnung, die das englische Königshaus zu vergeben hatte. Souverän, nicht nur herrschaftsberechtigt, fühlte er sich jetzt schon, obwohl in der Thronfolge sein 46-jähriger Vater vor ihm stand. Immerhin war er den Beherrscher seiner Jugend losgeworden, Hinzpeter. Der prinzliche Lehrer zog sich nach Bielefeld zurück und dem künftigen Kaiser stand eine ungebundene Studentenzeit in Bonn am Rhein bevor. In Bonn genoss der Hohenzollernprinz jene Burschenherrlichkeit, die von vielen besungen wurde, aber nur von einem wie ihm voll und ganz genossen werden konnte. Einem jungen Herrn, dem alle Mittel für ein flottes Studentenleben zur Verfügung standen, der nicht nach ernsthaften Studien streben musste, da er ohnehin nicht vorhatte, einen akademischen Beruf zu ergreifen. Bonn wurde gewählt, weil es in Preußen lag und sein Vater dort studiert hatte. Auf seinen Spuren trat Wilhelm in die feudalste Studentenverbindung ein, das Corps Borussia. Aktiv wurde er nicht, stand nicht auf Mensur, beschränkte sich auf die angenehme, wenn auch nicht unstrapaziöse Seite des Verbindungswesens. Auch als Studiosus war er nicht ganz gefordert. Die meisten Vorlesungen hörte er nicht in der Universität, sondern privatissimum in seiner Residenz, der Villa Frank in der Koblenzer Straße. In die Staats- und Rechtswissenschaften, die er als Studiengegenstand angegeben hatte, drang er nur oberflächlich ein. Immerhin wurde er auf das Wesen der Verfassung Preußens wie des Deutschen Reiches hingewiesen. Die Sonderform einer konstitutionellen Monarchie, in der konstitutionell das Beiwort und Monarchie das Hauptwort blieb. Daneben und dazwischen hörte er in andere Wissenschaften hinein: Nationalökonomie, Geschichte, Philosophie, Literaturgeschichte, Kunsthistorie und sogar Experimentalphysik und Experimentalchemie. Was ein Studium Generale hätte sein sollen, war der Kurzlehrgang für einen Generalisten. Zu vieles wurde einem jungen Mann vorgeführt, der sich auf weniges konzentrieren konnte und ohnehin schon alles zu wissen meinte. Das Verstehen wurde ihm buchstäblich dadurch erschwert, dass ihm Wucherungen und Eiterungen im inneren Ohr zu schaffen machten. 1879 warnte der Bonner Privatdozent Dr. Heinrich Walp: Die Lage des Krankheitsherdes in der Tiefe des Kopfes, vom Gehirn nur durch eine nicht sehr dicke Knochenwand getrennt, der unmittelbare Zusammenhang, der zwischen den tiefen Teilen des Ohres und dem Gehirn gegeben ist, in dem zahlreiche Kanäle den Knochen durchbohren, bringen es mit sich, dass Entzündungen des inneren Ohres entweder das Gehirn sehr bald in Mitleidenschaft ziehen oder sich vom Ohr auf das Gehirn fortpflanzen können. Die Mutter meinte, eine Erklärung für manche Verhaltensstörung ihres Sohnes gefunden zu haben, seine Gereiztheit, Ruhelosigkeit und Sprunghaftigkeit, dass er nicht nachdenken könne und wenig begreifen wolle, nicht einmal Lust habe, irgendetwas anzusehen, kein Interesse an Kunstwerken zeige und eine schöne Landschaft nicht zu bewundern vermöge. Der Vater wunderte sich, dass der Sprössling am deutschen Strom nicht wie einst er von einer zur Reichsromantik werdenden Rheinromantik ergriffen wurde. Er konnte nicht verstehen, dass der Sohn im neupreußischen Westelbien, das sich in seinen Augen vom altpreußischen Ostelbien so vorteilhaft abhob, nicht einiges von rheinischer Bürgerlichkeit und Liberalität annahm. Der Großonkel Friedrich Wilhelm IV., dem der spätere Wilhelm II. In physischer wie psychischer Beziehung glich, hatte die Vollendung des Kölner Doms veranlasst, der für den Großneffen aber keine Offenbarung war. Sogar der Großvater Wilhelm war, als er in den 50er Jahren als Militärgouverneur des Rheinlandes und Westfalens in Koblenz amtierte, vom Liberalismus der Westprovinzen berührt worden, wenn auch nur vorübergehend. Das Militärische, nicht das Akademische, war und blieb seine Welt. Am 29. Oktober 1879 meldete er sich nach 4 Semestern Bonn bei seinem Regiment in Potsdam zurück. Als Kassler Gymnasiast war er zum Premierleutnant befördert worden. Und bevor der den Studenten in Bonn spielen durfte, musste er ein halbes Jahr lang Dienst in Potsdam leisten, in der 6. Kompanie des 1. Garderegiments zu Fuß, in der schon sein Vater gedient hatte. Einem Hohenzollern blieb es zwar erspart, von ganz unten anzufangen, aber auch er hatte sich einer Grundausbildung zu unterziehen. Er musste lernen, die Uniform als Ehrenkleid zu pflegen und die Waffe wie eine Braut zu behandeln. Durch Exerzieren erhielt er den Schliff, der zur Einfügung in Reih und Glied notwendig war. Bei der Parade studierte er die Einordnung des Einzelwillens in und unter einen die Gesamtheit repräsentierenden höheren Willen. Als er von Bonn nach Potsdam heimgekehrt war, wurden ihm Rekruten anvertraut. Es bereitete ihm eine hohe Freude, dies unverbildete Menschenmaterial im Laufe der Ausbildungszeit Form und Schliff zu gewinnen sehen. Dies war eine angemessene Beschäftigung für einen preußischen Prinzen und künftigen Monarchen. Als er wegen des erzielten Ergebnisses belobigt wurde, war ihm zum ersten Mal voll und ganz bewusst, was es heißt, stolz auf die eigene Leistung zu sein. An Kaisers 83. Geburtstag wurde der 21-jährige Enkel zum Hauptmann befördert. Schnellstens besorgte er sich die Sterne für die Epauletten und bewunderte sich in ihrem Glanze wie ein Narziss. Der Zauber der Montur verhexte ihn sein Leben lang. An Attributen zum bunten Rock konnte er nie genug bekommen. 9 Jahre nach dem Tode Wilhelms I. ernannte er sich posthum zu dessen Generaladjutanten, um das gekrönte W auf den Schulterstücken tragen zu können, was ihm bisher zu seinem Uniformglück gefehlt hatte. Bereits als Prinz konnte Wilhelm Rangabzeichen an Rangabzeichen fügen, von Kommando zu Kommando aufsteigen. 1880 wurde er Kompaniechef, 1881 Major à Suite des 1. Garderegiments zu Fuß, anschließend zu den Gardehusaren und zu den Gardefeldartilleristen abkommandiert. 1883 übernahm er im 1. Garderegiment zu Fuß die Führung des 1. Bataillons. Während des Kaisermanövers 1885 wurde er zum Oberst befördert und zum Kommandeur des Gardehusarenregiments ernannt. Eine solche Blitzkarriere hätte auch einen gefestigteren Charakter ins Wanken gebracht. Der schwankende Wilhelm hingegen geriet ins Schleudern. Der ständige Umgang mit Untergebenen, die vor ihm stramm standen, und mit Vorgesetzten, die wussten, dass sie bald vor ihm stramm stehen müssten, erwies sich als nachteilig für einen künftigen Monarchen. Dabei hätte Wilhelm in Potsdam, dem Nabel der altpreußischen Welt, auch wirkliche Tugenden mitbekommen können. Die Mühle von Sanssouci gemahnte an die Gerechtigkeit als erste Monarchenpflicht. Die Garnisonskirche gab mit ihrem klaren Grundriss und schlichten Aufbau ein Beispiel für Maßhalten, das er aber nicht befolgen sollte. Als Kaiser ließ er im Kirchenschiff Gold auftragen. Aus dem »Üb immer Treu und Redlichkeit« des Glockenspiels hörte er vor allem eine Aufforderung an die Untertanen heraus, für das Hohenzollernreich ihre Schuldigkeit zu tun. Hinz Peters Schüler neigte dazu, Sittlichkeit auf Puritanismus zu verkürzen. Der Oberst verbot seinen Offizieren die Mitgliedschaft im Union-Club, in dem flott und hoch gespielt wurde. Er bekam Schwierigkeiten mit höheren Stellen, die wohl der Meinung waren, dass man adligen Gardeoffizieren, deren Dienste man in Anspruch nahm, einen standesgemäßen Auslauf zu gestatten hatte. »Mein Kampf gegen das Laster«, schrieb er seiner deutschen Großmutter Augusta, »gegen die Schwelgerei, das Spiel, Wetten und so weiter bei unserer Jugend, ist von einzelnen Hochstehenden, bei Großpapa einflussreichen Herren missgünstig beleuchtet, ja sogar falsch gedeutet worden.« Er erwartete, dass sich die sittenstrenge alte Dame seines Anliegens annehmen werde, ein altpreußisches, echt christlich-deutsches Offizierskorps heranzubilden. Großpapa Wilhelm wollte weder an alten Sitten noch an alten Unsitten rütteln lassen. So musste der Enkel warten, bis er oberster Kriegsherr geworden war. Einer seiner ersten Befehle verbot generell den Offizieren die Teilnahme an Spiel- und Luxusclubs. Sein Regiment sei seine Familie, trotzte Wilhelm. Auf die Dauer konnte ihm dieser Ersatz nicht genügen. So dachte er schon früh daran, eine eigene Familie zu gründen, in der er, das Oberhaupt war, von einer Frau umsorgt, die ihn verstand und ihm verzieh. Von Kindern umgeben, die er anders zu behandeln gedachte, als er selber behandelt worden war. Die Frau, die er schließlich heiratete, hatte er in der englischen Verwandtschaft kennengelernt. Auguste Victoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, genannt Dona, war mütterlicherseits die Enkelin einer Halbschwester der Königin Victoria und die Nichte des Prinzen Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, der mit der dritten Tochter der Queen Helena verheiratet war. Als Kind hatte er mit der um ein Vierteljahr älteren Dona im thüringischen Reinhardsbrunn, einem beliebten Treffpunkt des englisch-coburgischen Clans, gespielt. Ihre Eltern hatten die seinen oft besucht, denn sie waren nicht nur durch familiäre, sondern auch politische Beziehungen verbunden. Huldigten einem in Maßen gehaltenen Liberalismus, den Prinzgemahl Albert in England schätzen gelernt hatte und so gerne auf das Land seiner nach Preußen verheirateten Tochter übertragen hätte. Wilhelms Vater hatte mit Donas Vater, dem Erbprinzen Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, in Bonn studiert. Wilhelms Eltern waren also über diese Verbindung ihres Ältesten hoch erfreut. Und dem Prinzen gefiel das Mädchen, das nicht unansehnlich war und als Frau und Mutter ihre Pflicht und Schuldigkeit zu tun versprach. Am 14. Februar 1880 fand die Verlobung, am 27. Februar 1881 die Hochzeit statt. Ich war damals als Hauptmann zur Leibkompanie kommandiert. Es ist daher angebracht, des bedeutungsvollen Ereignisses vornehmlich unter diesem Gesichtspunkt zu gedenken, notierte Wilhelm. Am Tage vor meiner Hochzeit durfte ich die Kompanie durch das Brandenburger Tor die Linden entlang nach dem Schloss führen. Hier wurde die Braut vom Vater des Bräutigams empfangen, der sie vor die Front der Grenadiere Wilhelms geleitete, die wie die Bildsäulen unter präsentiertem Gewehr standen und sie ihnen als ihre künftige Kompaniemutter vorstellte. Dabei hatte Wilhelm eigentlich Elisabeth, Prinzessin von Hessen und bei Rhein genannt Ella, verehrt. Der Bonner Student war gerne zu seinen Verwandten nach Darmstadt gefahren. Großherzogin Alice, die zweite Tochter Queen Victorias und Schwester der preußischen Kronprinzessin Victoria, schien ihn besser zu verstehen als seine Mutter. Ihre Tochter Ella war die erste große und einseitige Liebe des Prinzen. Denn sie wurde, obwohl er die um 5 Jahre Jüngere anhimmelte und ihr romantische Verse widmete, nicht erwidert. Ella heiratete den russischen Großfürsten Sergius, aber ihre Fotografie blieb stets auf seinem Schreibtisch und erinnerte ihn an ihr glückliches Leben und schreckliches Ende in Russland. Die Großfürstin wurde 1918 von den Bolschewisten in Jekaterinburg ermordet, nach ihrer Schwester Alex, der Gemahlin des Zaren Nikolaus. Wilhelm zog mit Auguste Victoria nach Potsdam. Zuerst ins Stadtschloss, das der große Kurfürst gebaut hatte, und dann in das Marmorpalais, dessen Name allerdings mehr versprach, als es hielt. Denn das Interieur war ziemlich heruntergekommen. Dem Prinzen, der seine spartanische Phase hatte, schien das nichts auszumachen. Er störte sich nicht an den unbequemen Stühlen und einer einfachen Zinkbadewanne. Dona, die sich ihr Leben komfortabler vorgestellt hatte, hüllte sich in Wolken von Parfum, auf denen sie dem Geruch nach Moder und Stiefelwichse zu entschweben suchte. Stets blieb sie bemüht, mit pompösen Roben und federbestückten Hüten Kontrapunkte zu den sie umgebenden Uniformen und Helmen zu setzen. Das Ehepaar stellte bald fest, dass auch Gegensätze über eine gegenseitige Anziehung hinaus zu einer gegenseitigen Befriedigung zu führen vermögen. Der weniger aus schöpferischer Vitalität als aus seelischer Dissonanz umtriebige Mann und die mehr aus Mangel an Interesse und Initiative als aus errungener Ausgeglichenheit in sich ruhende Frau begannen sich trefflich zu ergänzen. Dona blickte zu ihrem Gatten auf, der ihr all das abnahm und entschied, womit sie sich nicht abgeben wollte. Und Wilhelm empfand Genugtuung, dass sie den Eheherrn schalten und walten ließ. Auch dass er schon so früh, mit 22 Jahren, geheiratet hatte, erwies sich eher als Vorteil. In der Ehe fand der Unstete den Anlegeplatz, in den er sich nach stürmischen Zeiten immer wieder flüchten konnte. Und Dona erfüllte ihre Rolle, dem Herrscher gesunden Nachwuchs zu schenken, voll und ganz. Sie gebar Wilhelm 6 Söhne und eine Tochter. Allerdings hatten emanzipierte Geschlechtsgenossinnen einiges an ihr auszusetzen. Sie lese keine Zeitung und beschäftige sich mit nichts, was über ihren häuslichen Kreis hinausgehe, bemerkte Spitzprinzessin Radziwill. Die Fürstin von Pless fand sie ganz nett, aber reichlich dumm. Dona sei wie eine sanfte Kuh, die sich damit zufrieden gebe, Gras zu fressen, wieder zu käuen und Kälbchen in die Welt zu setzen. Deutsche Frauen, die sich auf Küche, Kirche, Kinder beschränkten, verehrten die Prinzessin und spätere Kaiserin hingegen als Vorbild. Wilhelm I. vollendete am 22. März 1887 sein 90. Lebensjahr. Dem ältesten europäischen Monarchen gratulierten in Berlin 85 Fürsten. Das Volk feierte seinen Kaiser und König. 16 Jahre waren seit der Proklamation in Versailles vergangen. Der Kronprinz Friedrich Wilhelm war mit seinen 55 Jahren in einem Alter, in dem andere Thronerben längst das Zepter schwangen. Er und seine Gemahlin Victoria litten darunter, hatten sie doch viele Pläne, das Reich zu liberalisieren. Wilhelm I. dagegen äußerte, er könne nicht Hand an sich legen, um den Thron für Friedrich Wilhelm freizumachen. Der Enkel neigte dazu, sich der Meinung des mächtigen Reichskanzlers Bismarck anzuschließen, der öffentlich sagte, wenn es der Herrgott mit Deutschland gut meint, dann lässt er den Kronprinzen nie zur Regierung kommen. Das Schicksal schien es hingegen gut mit dem 29-Jährigen zu meinen. Im Januar 1887 machte sich bei meinem Vater andauernde Heiserkeit störend bemerkbar, berichtete Wilhelm. Anfang März übernahm der geheime Medizinalrat Professor Gerhard in Berlin die Behandlung der Krankheit, die er als eine polypöse Verdickung des Stimmbandrandes diagnostizierte. Der als Kehlkopfspezialist geltende Internist versuchte die Geschwulst mit einem Ringmesser abzutragen und mit einem glühenden Platindraht wegzubrennen. Als dies nicht gelang, wandte er sich an Professor Ernst von Bergmann. Der renommierte Berliner Chirurg und preußische Generalarzt diagnostizierte Krebs, empfahl die Spaltung des Kehlkopfs und eine Entfernung der Geschwulst. Bei dieser Operation wäre ein tödlicher Ausgang, zumindest der Verlust der Stimme, nicht auszuschließen, erfuhr Wilhelm, als er sich bei Bergmann erkundigte. Das muss man sofort dem Offizierskorps mitteilen, befand der Prinz. Er schien es für angebracht zu halten, der Elite der Nation zu bedeuten, dass sie sich nicht mehr auf den Vater, sondern auf den Sohn auszurichten habe. Aber die auf den 21. Mai 1887 festgesetzte Operation fand nicht statt. Europas führender Kehlkopfspezialist, der Engländer Morrill Mackenzie, der hinzugezogen worden war, hatte sich mit seinem Einwand durchgesetzt. Bevor man eine solche Operation wage, müsse ein Beweis vorliegen, dass es sich um Krebs handle, und dieser könne nur durch eine pathologische Untersuchung erbracht werden. Der darauf eingeschaltete Berliner Professor Rudolf Virchow, die Autorität der Pathologie, vermochte diesen Beweis nicht zu liefern. Der Patient, der, wie sich schließlich herausstellte, tatsächlich Krebs hatte, siechte dahin, während die Ärzte sich nicht einigen konnten, ob und wie operiert werden sollte. Aus dem Streit unter Ärzten wurde ein Zank zwischen Nationen, die sich mit Vorurteilen gegenüberstanden. Das Eingreifen Mackenzies, das Abblasen der von deutschen Medizinern für dringend notwendig gehaltenen und rechtzeitig angesetzten Operation sei von den verhängnisvollsten Folgen gewesen, behauptete Wilhelm, der den Engländer beschuldigte, seine Diagnose nicht in gutem Glauben gestellt zu haben. Er habe nicht auf Krebs erkannt, damit der arme Kronprinz nicht für regierungsunfähig erklärt würde. Da hatte Wilhelm nicht so ganz Unrecht, denn seine englische Mutter wollte den englandfreundlichen Vater in jedem Fall regierungsfähig halten. Sie spürte, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis sie und ihr Gatte doch noch zur Herrschaft gelangen würden. Während der Vater vergeblich Heilung, zumindest Linderung, suchte, begann der Sohn, seine eigene Regierungsfähigkeit zu demonstrieren, Regentenpflichten auszuüben und Regentenrechte zu genießen. Im Juni 1887 nahm er an der Seite des Großvaters in Kiel an der Grundlegung zum Kaiser-Wilhelm-Kanal teil. Am Schluss der Feier schiffte der Kaiser sich mit uns und seinem Gefolge an Bord der Pomerania ein. Von der Torpedobootdivision meines Bruders, des Prinzen Heinrich, geleitet, dampfte sie langsam die im Hafen vor Anker liegenden Schiffe entlang, die über die Toppen geflaggt hatten, berichtete er. Die Hurras der Mannschaften wurden an Land von dem zahlreich versammelten Publikum stürmisch aufgenommen. Alles befand sich in gehobener Stimmung. Diejenige Wilhelms wurde noch gesteigert, als ihn der Kaiser zum 50. Regierungsjubiläum der Königin Victoria, seiner Großmutter, mit einer Torpedobootflottille schickte. Es war das erste Mal, dass eine deutsche Torpedobootdivision in geschlossenem Verband die Nordsee überquerte. Und das erste Mal, dass Wilhelm aller Welt zeigen durfte, dass ein nicht nur seetüchtiger, sondern auch herrschaftstauglicher Prinz als König und Kaiser im Kommen war. Seine Mutter war schockiert. Sie war davon ausgegangen, dass ihr Mann und sie mit der Familienbeziehung ein deutsch-englisches Einvernehmen demonstrieren sollten. »Ich finde es nicht sehr schön, von Wilhelm sich in den Vordergrund rücken zu lassen«, schrieb die Kronprinzessin der Queen. »Aber er hat ein ausgezeichnet arbeitendes System, sich nur dem Kaiser allein verantwortlich zu betrachten, um mit ihm alles zu besprechen, als ob wir überhaupt nicht auf der Welt wären.« Die Jubilarin Queen Victoria war über Wilhelms säbelrasselndes Erscheinen not amused und sorgte dafür, dass er beim Bankett nach dem großen Hofball an der Seite der Schwester des Königs Kalakaua von Hawaii gesetzt wurde. Kronprinz Friedrich Wilhelm siechte weiter dahin. Im Oktober 1887 reiste der Patient mit Frau und Gefolge nach Baveno am Lago Maggiore, wo er seinen 56. Geburtstag beging. Den letzten, wie sich zeigen sollte. Trotz des milden Klimas begann sich jetzt die Heiserkeit zur Stimmlosigkeit zu steigern. Der herbeigeeilte Dr. Mackenzie entdeckte am 6. November im Kehlkopf Friedrich Wilhelms eine bösartige Geschwulst. Nun schloss auch der Engländer Krebs nicht mehr aus. Telegrafisch wurden aus Berlin weitere Kehlkopfspezialisten angefordert. »Das ist ein harter Schlag, den die Vorsehung aussendet«, klagte der uralte Kaiser und schickte seinen Enkel aus, um nach dem Rechten zu sehen. Seine Mutter war über seine Ankunft alles andere als erfreut. Zunächst wollte sie ihm die Tür nicht öffnen. Unten an der Treppe stehend, musste ich ihre Vorhaltungen über mich ergehen lassen und ihre entschiedene Weigerung vernehmen, mich zum Vater zu lassen, erinnerte sich der Sohn. Er aber pochte energisch auf den Befehl des Kaisers. Oben an der Treppe indes erschien Friedrich Wilhelm, arglos wie immer, und machte der Szene ein Ende. Wilhelm umarmte den Vater und zitierte dann alle behandelnden Ärzte in sein Hotel Victoria. Der Prinz forderte sie der Reihe nach auf, ihr Urteil abzugeben. Es lautete einstimmig Krebs des Kehlkopfes. »Da muss ich wohl nun mein Haus bestellen«, antwortete der Patient schriftlich. Sein Sohn und Erbe redigierte das Kommuniqué der Ärzte mit, das als Verschlusssache behandelt werden sollte. Doch wenige Tage nach seiner Rückkehr nach Berlin am 15. November wurde es im Reichsanzeiger veröffentlicht. Der Verdacht dürfte nicht unbegründet sein, dass dahinter derjenige steckte, dem am Ausposaunen dieser Hiobsbotschaft am meisten lag, Prinz Wilhelm. Die Reaktion blieb nicht aus. Am 17. November 1887 erging die von Wilhelm I. gezeichnete und von Reichskanzler Bismarck gegengezeichnete Order, mit der er als Stellvertreter des Kaisers und Königs eingesetzt wurde. Als der Kronprinz seine Zurücksetzung erfuhr, beschwerte er sich schriftlich bei Wilhelm I. Der Kaiser antwortete gnädig, der Prinz habe nur eine begrenzte Unterschriftsvollmacht erhalten. Bismarck, der alte Fuchs, redete sich heraus, die Stellvertretung laufe nur darauf hinaus, dem Monarchen in Krankheitsfällen geschäftsfreie Tage zu verschaffen. Das Jahr 1888, welches das Drei-Kaiser-Jahr werden sollte, begann für das Reich mit einer Demonstration seiner Stärke und für Wilhelm mit der Gewissheit, dass sich ihm das Tor zur Macht schon bald öffnen würde. Am 22. Februar stand er neben dem fast 91-jährigen Großvater am Eckfenster des Palais unter den Linden, nahm mit ihm die Wachparade ab und ließ sich dann von Passanten feiern. 4 seiner kleinen Söhne hatte er mitgebracht, um Soldaten wie Zivilisten zu zeigen, dass die Fortdauer der Hohenzollern-Dynastie gesichert war. Auch wenn Wilhelm I., der Kaiser und König, am Rande des Grabes stand und die Tage Friedrich Wilhelms des Kronprinzen gezählt waren. Indes überstürzten sich die Hiobsbotschaften aus Sanremo, wohin der todkranke Kronprinz und seine Frau Victoria inzwischen gezogen waren. Am 17. Januar hatte der Patient unter unsäglichen Schmerzen Gewebestücke ausgehustet. Die Schwellungen im Kehlkopf wurden größer und gefährlicher. Als Erstickungsgefahr bestand, wurde ein Luftröhrenschnitt vorgenommen. Die eingetretene physische Erleichterung war mit einer psychischen Belastung verbunden. Der Kronprinz wusste nun, dass er fortan nur noch durch eine Kanüle atmen und nie wieder sprechen könne. »Ich habe ihn nie so krank gesehen«, klagte die Kronprinzessin am 28. Februar. »Das bringt mich zur Verzweiflung.« Sie wurde noch verzagter, als am 2. März der Sohn an die Tür der Villa Cirio klopfte, im Auftrage des Kaisers. Der Vater schrieb ihm auf einen Zettel, er wäre ihm willkommen, möge sich aber nicht in seine Angelegenheiten mischen. Generalarzt Bergmann, der entsandt worden war, um den von Wilhelm als Judenlümmel, Halunken und Satansknochen bezeichneten englischen Ärzten auf die Finger zu sehen, eröffnete ihm in einem vertraulichen Gespräch, dass der Kronprinz höchstens noch 6 Monate zu leben habe. Mit gemischten Gefühlen kehrte Wilhelm nach Berlin zurück. Er hatte Mitleid mit dem Vater und hegte verstärkte Hassgefühle gegen die Mutter. Ihn schauderte vor der Majestät des Todes, der er ins Auge geblickt hatte. Er registrierte aber auch, dass der Sensenmann dabei war, ihm den Weg zum Thron zu ebnen. Den Auftrag des Kaisers, den Kronprinzen nach Berlin zurückzugeleiten, hatte er nicht erfüllt. Die Eltern weigerten sich. Sie wären an das Sterbebett Wilhelms I. gekommen, denn seit dem 3. März kränkelte der Monarch. Am 8. März verschlechterte sich sein Zustand und am 9. März 1888 verschied der Kaiser. So wurde dem Enkel und nicht dem Sohn die Auszeichnung zuteil, letzte Worte des Dahinscheidenden zu vernehmen, die er als ihm anvertrautes Vermächtnis aufnahm. Der sterbende Kaiser sprach in erster Linie von der Armee, mit der er gekämpft und gesiegt hatte und die es in preußischer Tradition zu bewahren galt. Die Parole »Der König ist tot, es lebe der König« galt freilich nicht ihm, sondern dem Vater, der nicht vor dem Großvater gestorben war. Aber Wilhelm wusste, dass seine Zeit schon bald kommen würde. Der Zwischenmonarch, der das kronprinzliche Krankenlager in Sanremo mit dem kaiserlichen Krankenlager in Berlin vertauschte, wurde nicht nur vom Wetter kühl empfangen. Bei Schneesturm kam Friedrich III. Am 11. März kurz vor Mitternacht im Bahnhof Westend an. Bismarck, der im Amt bestätigte Reichskanzler und preußische Ministerpräsident, war ihm bis Leipzig entgegengefahren. Wilhelm, nunmehr preußischer und deutscher Kronprinz, stand zum Empfang bereit. Er küsste Friedrich III. Die Hand. Victoria, nun Kaiserin und Königin, wandte sich von ihrem Sohne ab. Einen Trauerflor am Helm marschierte Wilhelm an der Spitze der Trauergäste, die am 16. März 1888 Wilhelm I. zur letzten Ruhe im Mausoleum im Charlottenburger Schlosspark geleiteten. Er nahm es als Fingerzeig des Schicksals, dass er jetzt schon als Erster auftreten durfte. Friedrich III. Konnte das Leichenbegängnis nur durch das Mittelfenster des Kuppelsaales des Charlottenburger Schlosses betrachten. Bismarck hatte sich wegen Unwohlseins entschuldigt. Es kam, wie die Ärzte es prophezeit hatten. Friedrich III. Starb am 15. Juni 1888. In den 99 Tagen seines Interregnums hatte er nichts bewegen können, was Deutschland seinem mit Liberalismus und Demokratie markierten Ziel näher gebracht hätte. Sein Sohn und Nachfolger konnte dort anfangen, wo Wilhelm I. aufgehört hatte. Wilhelm II. Wollte weiter marschieren, auf der alten monarchischen und militärischen Bahn über die Ziele hinaus, die Bismarck dem in der Mitte Europas platzierten Reich in staatsmännischer Beschränkung gesetzt hatte. Die Ouvertüre, mit der Wilhelm II., der neue König von Preußen und deutsche Kaiser, seine Herrschaft eröffnete, ließ ahnen, was Deutschland und die Welt von ihm zu erwarten hatten. Den ersten Schlag führte er gegen das Andenken des Vaters und das Vermächtnis des Vorgängers. Kaum war die Standarte auf dem Sterbehaus, dem neuen Palais in Potsdam, auf Halbmast gesunken, wurde es auf seinen Befehl durch Militär abgeriegelt. Die Räume des Vaters, der eben die Augen für immer geschlossen hatte und dessen trauernder Witwe, wurden durchsucht. Vielleicht in der Hoffnung, wie die Mutter vermutete, liberalen Verschwörungen auf die Spur zu kommen. Jedenfalls in der Erwartung, Papiere Friedrichs III. Zu finden, die aus Sicht des Sohnes unter Verschluss genommen werden sollten. Solche Papiere gab es tatsächlich, aber sie waren von den Eltern im Schloss Windsor deponiert worden. Es waren die Tagebücher aus den Jahren 1870 und 1871, in denen Kronprinz Friedrich Wilhelm freisinnige und englandfreundliche, von der damaligen wie späteren offiziellen Politik abweichende Überlegungen notiert hatte. Aber Wilhelm ging zum Entsetzen seiner Familie noch weiter. Entgegen der Verfügung des Vaters und des Einspruchs der Mutter ordnete er die Obduktion des Verblichenen an, um den offiziellen Beweis zu erhalten, dass der Vater an Kehlkopfkrebs gestorben war. »Ein englischer Doktor tötete meinen Vater und ein ebensolcher verkrüppelte meinen Arm, und das verdanken wir meiner Mutter, die keine Deutschen um sich haben wollte«, erzählte er herum, wie die Kaiserin-Witwe Victoria der Königin Victoria berichtete. Mutter und Tochter sahen sich in ihrer Befürchtung bestätigt, dass aus dem persönlichen Affekt eine politische Aversion gegen England und alles Englische, einschließlich Liberalismus und Parlamentarismus, folgen würde. Der Prince of Wales, Wilhelms Onkel Bertie, bekam es zu spüren, als er am Begräbnis Friedrichs III. Teilnahm. Es fand in Potsdam statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Onkel Bertie vermisste den würdigen Rahmen, der einem Schwiegersohn der Queen angemessen gewesen wäre, sowie echte Trauerbezeugungen, die der so tragisch verstorbene Kaiser verdient hätte. Klagen vernahm er von der Witwe seiner Schwester, die sich über die Behandlung durch den eigenen Sohn ausweinte, der das Militärische am Preußentum hervorkehrte und mit ihr wie mit einer Befehlsempfängerin umsprang. Das Benehmen der Deutschen seiner Schwester gegenüber sei eine Schmach für eine zivilisierte Nation, äußerte der Prince of Wales, der das Herz auf der Zunge trug. In seinem ersten Tagesbefehl an die Streitmacht, die auf ihn eingeschworen wurde, wandte sich Wilhelm an die Hauptstütze des preußischen Königs wie des deutschen Kaisers. »So gehören wir zusammen, ich und die Armee, so sind wir füreinander geboren und so wollen wir unauflöslich zusammenhalten. Möge nach Gottes Willen Friede oder Sturm sein.« Da er einst seinen siegreichen Vorfahren Rechenschaft über den Ruhm und die Ehre der Armee abzulegen haben werde, nahm er sich vor, die Truppe als den ersten Stand und den Soldaten als den ersten Mann im Staate zu behandeln. Zu seinen ersten und liebsten Amtshandlungen gehörte die Teilnahme nun als oberster Kriegsherr an den Manövern des 5. Armeekorps in Posen und des Gardekorps bei Müncheberg sowie an Flottenmanövern bei Wilhelmshaven. Das Heer erfüllte seine Erwartungen, nicht die Marine. Sie galt es gewaltig zu verstärken, bevor sie, wovon er stets geträumt hatte, der Seemacht England Paroli bieten könnte. Wie der neue Kaiser künftig mit den Abgeordneten verfahren wollte, demonstrierte er auch sehr deutlich. Die Volksvertreter waren in das Berliner Schloss befohlen worden, in dem Wilhelm II. Seine Hauptresidenz aufschlug, im Unterschied zu Wilhelm I., der sich mit dem schlichten Palais unter den Linden begnügt hatte. Im Weißen Saal stand der neue König und Kaiser erhöht vor seinem Thron, angetan mit Kleidern, die die Macht des Hauses Hohenzollern demonstrierten. Der rote Mantel mit dem Kreuz der Johanniter, der Helm der Garde du Corps, auf dem der Preußenadler prangte und drohte. Unter dem Monarchen stand Reichskanzler Otto von Bismarck, der dafür gesorgt hatte, dass die deutsche Volksvertretung zwar demokratisch gewählt wurde, aber letztlich nichts zu sagen hatte. Schon im äußeren Bild der Eröffnungsfeier überwogen die Uniformen die Zivilgewänder. Die Konservativen, die vornehmlich den Adel und dessen Anhang vertraten, scharten sich um den König, die Nationalliberalen um den Kaiser und die Linksliberalen waren zwar zum Monarchenstaat, nicht aber zum Nationalstaat auf Distanz gegangen. Die Zentrumspartei war auf dem Weg nach rechts und die Sozialdemokraten, der Verfolgung ausgesetzt, fielen noch wenig ins Gewicht. Weit wichtiger als der Reichstag war der Bundesrat, dessen Vertreter, die deutschen Bundesfürsten, sich auch im Weißen Saal versammelt hatten. Dieses martialische Auftreten machte deutlich, dass sich Wilhelm als der Kaiser von Gottes Gnaden fühlte. Schon bald trug er sich in das Gedenkbuch der bayerischen Hauptstadt München ein. Suprema lex regis voluntas, das oberste Gesetz ist des Königs Wille. So dachte er, so handelte er. Schon bald wurde Wilhelm der Reisekaiser genannt. Der fliegende Hohenzoller versuchte seiner Ruhelosigkeit eine positive Deutung zu geben. Wer jemals einsam auf hoher See auf der Schiffbrücke stehend, nur Gottes Sternenhimmel über sich, Einkehr in sich selbst gehalten hat, der wird den Wert einer solchen Fahrt nicht verkennen, antwortete er Deutschen, die sich fragten, ob ein neuzeitlicher Kaiser, der nicht wie ein mittelalterlicher Kaiser gezwungen war, seine Regierungstätigkeit ambulant auszuüben, nicht besser und länger in seiner Reichshauptstadt geblieben wäre. Manchem von meinen Landsleuten möchte ich wünschen, solche Stunden zu erleben, in denen der Mensch sich Rechenschaft ablegen kann über das, was er erstrebt und was er geleistet hat. Da kann man geheilt werden von Selbstüberschätzungen, und das tut uns allen Not. Dabei verhinderte das dauernde Unterwegssein vielmehr die Selbsterkenntnis des Monarchen. Am liebsten fuhr er in den hohen Norden, zum ersten Mal im Sommer 1889. Es war die Zeit, in der Germanisches in Bürgerstuben wie am Kaiserhofe fröhliche Urstände feierte. Der deutsche Kaiser fühlte sich wie Wotan in Walhall, als oberster Germanengott, der über Menschen und Götter regierte. Die nordischen Sagen lasen viele, das Erlebnis der nordischen Landschaft war nur wenigen vergönnt, vornehmlich dem Monarchen, der bis zum Nordkap kam. Aus der Ferne sei auf das Vaterland klarere Sicht zu gewinnen, behauptete der Reisekaiser. Als er dies im Frühjahr 1890 erklärte, hatte er erste Staatsvisiten hinter sich, die ihn, der sich am liebsten der Nabelschau hingab, die Umwelt kaum besser erkennen ließen. Den Besuchten und Heimgesuchten zeigten sie überdeutlich, mit wem sie es zu tun bekamen. Kaum hatte er sich auf dem Thron niedergelassen, zog es ihn im Juli 1888 nach St. Petersburg. Es schien, als habe er nichts Eiligeres zu tun, als des Großvaters pro-russische Tradition fortzusetzen und Bismarcks vertragliche Rückversicherung, durch eine persönliche Rückversicherung zu festigen. Doch die plumpen Vertraulichkeiten, die er sich gegenüber den Verwandten Romanows erlaubte, verfingen bei Zar Alexander III. Nicht. Und das sporenklirrende Auftreten, das er nicht lassen konnte, war eher geeignet, den Verdacht, er sei ein Anhänger der Präventivkriegspartei, zu erhärten als zu zerstreuen. Vergeblich hatte Queen Victoria erwartet, der Enkel würde die Zeit der Hoftrauer um Friedrich III. Zu Hause verbringen und gehofft, wenn es ihn schon ins Ausland dränge, er, auch aus Pietät gegenüber seinem verstorbenen Vater, zunächst England besuche. Wilhelm II. Erwiderte, er habe das Vermächtnis seines Großvaters zu erfüllen, der ihm auf dem Sterbebett primär die Pflege der Beziehungen zu Russland anbefohlen habe. Er reiste dann im August 1889, von Bismarck eingefädelt, doch nach England zur Großmutter. Die verlieh ihm den Ehrenrang eines Admiral of the Fleet. Der Gedanke, die gleiche Uniform wie Lord Nelson, des britischen Seehelden, zu tragen, genügt, um einen ganz schwindlig zu machen, notierte der deutsche Kaiser. Er hatte es einfach mit den Uniformen. Noch im selben Jahre reiste er nach Konstantinopel und verärgerte gleichzeitig Russland und England, die vitale Interessen am Bosporus hatten. Der Herrscher aus dem Abendland verteilte goldene Uhren und mit Diamanten besetzte Orden in der Art eines Missionars, der Silberpapier und Glasperlen an Heidenkinder verschenkt. Und er ließ eine Militärmission zurück, um preußisch-deutsche Präsenz zu demonstrieren. Dabei sah Otto von Bismarck im Orient kein deutsches Interesse, welches auch nur die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Musketiers wert wäre. Doch Wilhelm war nicht von seiner Türkenpolitik abzubringen. Fühlte er sich doch in der Tradition des mittelalterlichen Reiches, das von ihm als ein nationales deutsches Imperium angesehen wurde. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass für Wilhelm das Ehrenkleid der bunte Rock blieb. Als Dressman posierte der Kaiser höchstpersönlich. Am liebsten trug er die Paradeuniform der Garde du Corps, den Kürass aus schwarz lackiertem Eisenblech und den Helm, der ihm Schwanenritterhaftes verlieh. Auch die Paradeuniform seines Leibgarde-Husarenregiments, die verschnürte Attila und den weißen Pelz, zog er gern an und mit ihr Chevalereskes und Draufgängerisches. Für jede Stimmung und für jeden Anlass fand er die passende Uniform in seinem riesigen Fundus. Als oberster Kriegsherr hatte er das Recht, die Uniform jedes Truppenteils zu tragen, wovon er bei Inspektionen und Paraden ausgiebig Gebrauch machte. An ausländischen Uniformen besaß er genug, um Abgesandten aus aller Herren Länder in deren Montur gegenübertreten zu können. In der britischen Botschaft erschien er in englischer Admiralsuniform. Er fühlte sich auch zum allerhöchsten Militärschneider berufen. Wilhelm entwarf und korrigierte Uniformmodelle, war 1904, wie der Hofmarschall seufzte, bei der 37. Uniformänderung seit der Thronbesteigung angelangt. Er führte friderizianische Elemente wie die Grenadiermütze oder den Ringkragen wieder ein. Und wie ein preußischer Feldwebel achtete er auf die Vorschriftsmäßigkeit des Anzuges, selbst bei fremden Monarchen, die sich aus Höflichkeit in den bunten Rock ihres Gastgebers geworfen hatten. König Alfons XIII. Von Spanien wurde auf der Hofjacht Hohenzollern unter Deck geschickt, um sich richtig zu adjustieren. Ein Zivilist galt eben nichts im Hofstaat Wilhelms, auch wenn er von königlichem Geblüt war. Zur Gewährung der Kosten für den höfischen Aufwand waren die protokollarisch zurückgesetzten Parlamentarier allerdings willkommen. Im ersten Jahr der Herrschaft des neuen Kaisers wurde die Zivilliste um 3,5 Millionen Mark erhöht. 1889 machte die Kronendotation 5% der Ausgaben des preußischen Staates aus. Das entsprach in etwa dem Anteil an den Staatsausgaben, den der französische Hof im Ancien Regime beansprucht hatte. Die Kronendotation stieg im Laufe der Regierungszeit Wilhelm II. Als König von Preußen von jährlich 12,2 auf 19,2 Millionen Mark. Dazu erhielt er als deutscher Kaiser einen Dispositionsfonds von jährlich 3 Millionen Mark. Schließlich war der Etat des Hofes höher als das Budget des Reichskanzlers, des Auswärtigen Amtes, des Kolonialamtes und der Reichsjustizverwaltung zusammen. 1913 wurde Wilhelms Vermögen auf über 140 Millionen Mark geschätzt. Zum Eigentum des Kaisers gehörten 40 Schlösser. Allein in Potsdam und Umgebung besaß er 13, in Berlin 3. Zum Hof zählten ca. 3.500 Personen vom Oberstkämmerer bis zu den Silberverwaltern und Weißzeugaufseherinnen. Wie sehr dem Kaiser der Sinn für die Realitäten abhanden gekommen war, beweist dieser Ausspruch. Diejenigen, welche mir dabei behilflich sein wollen, mein Amt auszufüllen, sind mir von Herzen willkommen. Wer sie auch seien. Diejenigen jedoch, welche sich mir bei dieser Arbeit entgegenstellen, zerschmettere ich. Wilhelm fühlte sich als Sonnenkaiser, aber er war nicht der einzige Monarch im Deutschen Reich. Er hatte Bundesfürsten neben sich, die er gern unter sich gehabt hätte, doch nicht unterdrücken konnte. Er musste sie im Bundesrat mitbestimmen lassen. In einer konstitutionellen Monarchie waren die Parlamente aus der Gesetzgebung nicht auszuschalten, die Parteien von der Mitverantwortung für Staat und Reich nicht fernzuhalten. Der Kaiser hatte sich auf ein Postament gestellt. Dabei störte ihn, dass einer, der unter ihm stehen sollte, neben ihm stand und ihm Glanz und Glorie wegnahm. Otto von Bismarck, der Reichsgründer und Reichsbewahrer, der im Ausland geehrt und in Deutschland verehrt wurde. Auf Dauer konnte es mit den beiden nicht gut gehen. Zu groß waren die Gegensätze, als dass sie lange zu vertuschen gewesen wären. Schon der Altersunterschied trennte sie. Bismarck gehörte der Generation der Großväter, Wilhelm II. Der Generation der Enkel an. So standen sich ein 73-Jähriger, der zurückschaute, und ein 29-Jähriger, der nach vorn blickte, gegenüber. Ein Brückenschlag schien immer unwahrscheinlicher. Wilhelm erinnerte sich daran, dass sein Großvater über die Eigenmächtigkeit Bismarcks gestöhnt und sein Vater unter dessen Übermächtigkeit gelitten hatte. Und er musste die bittere Erfahrung machen, dass der Kanzler weiterhin nicht nur Europa, sondern auch Preußen und Deutschland vierelang vom Bock zu fahren gedachte. Im Bundesrat und im Reichstag gab er den Ton an, in den Reichsämtern und preußischen Staatsbehörden führte er die Zügel. Die Zugluft, die gegenwärtig in Berlin weht, mag manchem gefährlicher dünken als ein Feldzug, notierte die Baronin von Spitzenberg, eine scharfsinnige Zeitgenössin, 2 Monate nach Wilhelms Regierungsantritt. Sie sah alte Kämpen wanken und fallen, neue Männer nachdrängen und aufrücken. Stände nicht unser Kanzler hinter dem jungen Draufgeher, es könnte einem ab und zu bange werden vor dem Übereifer, der allzu scharf da reinfährt, schrieb die Baronin. Die Bombe, die alles zum Platzen brachte, war das Sozialistengesetz von 1878, das die Rechte der Arbeiter beträchtlich einschränkte. Das Gesetz war zunehmend unpopulär geworden. Bei den einen, weil es gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstieß, bei den anderen, weil es nicht den erwarteten Erfolg gebracht hatte. Bismarck jedoch beharrte mit dem Starrsinn eines Alten, der oft Recht behalten hatte, auf seinem Sozialistengesetz. Er verlangte sogar, dass es nicht wie bisher zeitlich begrenzt und verlängerungsbedürftig sein sollte, sondern auf Dauer gelten müsste. Wilhelm erkannte, dass Bismarck dabei war, sich zu übernehmen, und er nahm sich vor, das auszunutzen. Am 24. Januar 1890 erklärte er vor dem preußischen Staatsministerium, dass Revolutionen vor allem dadurch entstanden seien, dass man dem Volke nicht rechtzeitig die nötigen Konzessionen gemacht habe. Eine Revolution sei auch in Deutschland zu befürchten, wenn nicht sein Arbeiterschutzprogramm dem Volke verkündet und dem Reichstag die Zustimmung zum Sozialistengesetz durch eine Abmilderung der Bismarckschen Fassung erleichtert würde. Bismarck widersprach erregt. Wilhelm hielt dagegen. Er werde seine ersten Regierungsjahre nicht mit dem Blute seiner Untertanen färben, meinte er. Die beiden Männer trennten sich mit dem Gefühl, dass ein irreparabler Bruch zwischen Kanzler und Souverän erfolgt war. Das von Bismarck geforderte permanente Ausnahmegesetz gegen die zum Reichsfeind erklärte Sozialdemokratie wurde vom Reichstag am 25. Januar 1890 abgelehnt. Das bisherige, zeitlich begrenzte Sozialistengesetz wurde vom Parlament nach Auslaufen am 30. September 1890 nicht mehr verlängert. Der Niederlage im Reichstag folgte am 20. Februar 1890 eine weitere Schlappe bei den Reichstagswahlen. Das Regierungslager schrumpfte, die Opposition wuchs. Die Sozialdemokraten steigerten ihren Stimmanteil von 7,1 auf 19,7%. Am Morgen des 15. März 1890 erschien der 31-jährige Wilhelm im Reichskanzlerpalais und ließ den fast 75-jährigen Bismarck aus den Federn holen. Als der endlich vor dem Gestiefelten und Gespornten stand, musste er sich wie ein verspätet zum Morgenappell angetretener Rekrut von seinem Feldmäbel anschnauzen lassen. Ein Wort gab das andere, schließlich machte Wilhelm außer sich vor Zorn auf dem Absatz kehrt und verließ das Reichskanzlerpalais, in dem er diesen Reichskanzler nicht länger sehen wollte. Am 17. März 1890 ließ der Kaiser durch den Chef seines Militärkabinetts dem Kanzler ausrichten, er wünsche endlich, dessen Abschiedsgesuch zu sehen. Am Tag darauf, dem 18. März 1890, hatte er es in den Händen. Eine Rechtfertigungsschrift Bismarcks und eine Anklageschrift gegen Wilhelm II. Der Abschied wurde genehmigt, die Veröffentlichung des Gesuches untersagt. Zunächst war ein Aufatmen durch Deutschland gegangen, als der Felsen Bismarck, der die innere Entwicklung zu Liberalismus und Demokratie behindert hatte, aus dem Weg geräumt war. Der junge Kaiser, der dies bewerkstelligt hatte, erweckte einige Hoffnung, dass er das Reich in eine bessere Zukunft führen könnte. Das letzte Jahrzehnt des Jahrhunderts, notierte die Baronin von Spitzenberg, treten wir an im Zeichen der jungen Generation, die mit ihrem stürmischen Kaiser unerwartet früh ans Ruder gekommen, mit vollen Segeln in das wild bewegte Zeitenmeer hinaustreibt. Wohin? Das werden wir an uns selbst vielleicht allzu früher bemerken oder besser allzu spät, wenn die Klippen drohend vor uns aufsteigen und kein erfahrener Lotse am Steuer steht. Der entlassene Lotse verglich Wilhelm II. Mit einem Kapitän, der bei seiner Mannschaft Besorgnis errege, weil er mit brennender Zigarre auf der Pulvertonne sitze. Als er 1890 das Reichskanzlerpalais verlassen musste, grollte Bismarck, er sehe in diesem Kaiser den sicheren Verderber des Reiches. »Herrlichen Tagen führe ich euch noch entgegen«, rief Wilhelm II. 1892 den Deutschen zu. Dabei war der Kaiser felsenfest davon überzeugt, dass dem Volke dieses Glück nur zuteil werden könne, wenn er die alleinige Führung habe. Sie nicht mit einem Kanzler oder gar mit einer Volksvertretung teilen müsse. Die Trennung von Bismarck sei notwendig für die Monarchie und damit auch segensreich für das Volk gewesen, bilanzierte der Alleinherrscher. Seine Pflicht und Schuldigkeit hätten es verlangt, die Person des Monarchen erst einmal an seinen Platz zu bringen, die Ehre und die Zukunft unseres Hauses zu retten vor dem verderblichen Einfluss des Mannes, der uns unseres Volkes Herz gestohlen hatte, schrieb Wilhelm in seinen Erinnerungen. So sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als Bismarck in den Sand zur Rettung meiner Krone und unseres Hauses zu stecken, die königliche Standarte fest in meiner Hand, den Schild mit dem schwarz-weißen Wappen in meinem Arm und Gott über mir. Sein Erfolg schien sein Auserwähltsein bestätigt zu haben. Die Krone sendet ihre Strahlen durch Gottes Gnade in Paläste und Hütten, tönte er. Sein Sieg über Bismarck steigerte noch seine Überheblichkeit. Europa und die Welt horcht auf, um zu hören, was sagt und was denkt der deutsche Kaiser, und nicht, was ist der Wille seines Kanzlers. Sein Triumphgefühl grenzte an Größenwahn. Für immer und ewig gibt es nur einen wirklichen Kaiser in der Welt, und das ist der deutsche Kaiser, ohne Ansehen seiner Person und seiner Eigenschaften, einzig durch das Recht einer tausendjährigen Tradition, und sein Kanzler hat zu gehorchen. Die nicht normale Geistesverfassung des Kaisers habe er erkannt und sich gegen den Rücktritt gesträubt, um eine Katastrophe zu verhindern, zürnte der in den Sachsenwald verbannte Bismarck. Sein Sohn Herbert, der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, der mit dem Vater und Kanzler zurückgetreten war, sagte 1890 voraus, man müsse sich nach dem Sturze Bismarcks auf weitere impulsive Handlungen des Monarchen gefasst machen. Das wird das Reich nicht aushalten, und in 20 Jahren wird es zerfallen. Es dauerte dann noch 28 Jahre, bis 1918 mit Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen, gestürzt wurde. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser, erklärte Wilhelm II. Am 23. September 1898 bei der Eröffnung des neuen Stettiner Hafens. Der Ozean ist unentbehrlich für Deutschlands Größe, betonte er bei der Taufe des Linienschiffes Wittelsbach in Wilhelmshaven am 3. Juli 1900. Mit Volldampf fuhr der Kaiser ins 20. Jahrhundert. Der Hohenzoller beförderte sich zum Großadmiral der kaiserlichen Marine. Diesen Rang hatte es bisher nicht gegeben. Er trug ihm nicht nur einen vierten Ärmelstreifen an der Marineuniform und einen versilberten und vergoldeten Großadmiralstab ein. Er schenkte ihm auch die Genugtuung, dass er neben dem Heeresreformer Wilhelm I. als Flottenorganisator Wilhelm II. In die Geschichte eingehen würde und erweckte in ihm die Hoffnung, dass er als Weltpolitiker dem Kontinentalpolitiker Bismarck den Rang ablaufen könnte. Wie mein Großvater für sein Land her, erklärte er am 1. Januar 1900 vor Offizieren der Berliner Garnison, so werde auch ich für meine Marine unbeirrt in gleicher Weise das Werk der Reorganisation fort- und durchführen, damit auch sie gleichberechtigt an der Seite meiner Streitkräfte zu Lande stehen möge, und durch sie das Deutsche Reich im Auslande in der Lage sei, den noch nicht erreichten Platz zu erringen. Tag und Nacht schien Wilhelm an nichts anderes zu denken als an den Bau von Kriegsschiffen. Des Kaisers Steckenpferd begann die Engländer zu beunruhigen. Wilhelms vermeintliches Spielzeug entpuppte sich als ernstzunehmendes Konkurrenzunternehmen. Die Seemacht auf der Insel fühlte sich herausgefordert und schwenkte in die Reihe der kontinentalen Gegner Deutschlands ein. Schon als Junge habe er den Wunsch gehegt, auch einmal eine so schöne Flotte wie die englische zu besitzen, erklärte der 45-jährige Kaiser im Juni 1904 beim Empfang des englischen Königs Edward VII. In Kiel. Um dem Onkel zu demonstrieren, dass er drauf und dran war, seinen Jugendtraum zu verwirklichen, hatte er alle verfügbaren Kriegsschiffe zusammengezogen. Ihr donnernder Salut hallte den Engländern derart in den Ohren, dass sie alles daran setzten, im Rüstungswettlauf vorn zu bleiben. Großbritannien baute Großkampfschiffe, die mit doppelter Tonnage und vermehrter Feuerkraft den bisherigen Linienschiffen weit überlegen waren. 1906 lief das erste Schlachtschiff des neuen Typs, die Dreadnought, vom Stapel. Wilhelm II. Und sein Admiral Tirpitz erkannten, dass durch diese neue Generation die eigenen Linienschiffe, von denen man so viele für riesige Summen angeschafft hatte, entwertet und außer Kurs gesetzt wären, dass Deutschland nachziehen und gleichziehen müsste. Noch im Jahr 1906 bewilligte der Reichstag eine Flottennovelle. Mittel für die Verbreiterung des für größere Schlachtschiffe zu schmalen Kaiser-Wilhelm-Kanals, eine Erweiterung des Hafens sowie eine Vergrößerung der Docks in Wilhelmshaven und den Bau von 3 deutschen Dreadnoughts. Als das erste deutsche Großkampfschiff in Dienst gestellt wurde, erhob sich großer Lärm im Britenland, berichtete Wilhelm in seinen Memoiren. Der Lärm verstärkte sich mit jedem Fürchte nichts, der in See stach und die Engländer das Fürchten lehren sollte. Nach der Flottennovelle von 1908 sollten bis 1912 jährlich 4 Schlachtschiffe gebaut werden. Weitere waren vorgesehen. Innerhalb eines Jahrzehnts war die deutsche Kriegsflotte die zweitstärkste der Welt geworden. In London wurde befürchtet und in Berlin erwartet, dass es zu einem Rennen Bug an Bug kommen könnte. Mit jedem deutschen Kriegsschiff verkleinerte sich der Vorsprung der englischen Flotte. Und auch die Chance der deutschen Außenpolitik, England von einer Annäherung an Frankreich und Russland fernzuhalten. Wilhelm II. War vom Gegenteil überzeugt. England kommt uns nicht trotz, sondern wegen meiner kaiserlichen Marine entgegen. Er segelte im Kielwasser der Tirpitzschen Strategie, die sich schon bald als falsch und vor allem als fatal erwies. Wilhelms Bedürfnis, groß und mächtig dazustehen, stimmte mit dem Verlangen vieler Deutscher überein, von der Welt mehr als bisher respektiert zu werden. Wir sind wieder wer und wir wollen noch mehr werden. Dieses Gefühl vermochte der Kaiser in seiner Person, blitzender Blick und Hand auf dem Degenknauf, wie in seinen zündenden und donnernden Reden zu artikulieren. Sie waren stolz auf das »Made in Germany«, das englischer Konkurrenzneid den von der deutschen Wirtschaft immer schneller und besser gelieferten Waren als Brandmal aufgedrückt hatte und das sich gegen die Absicht der Engländer als weltweit anerkanntes Gütezeichen erwies. Und sie waren stolz auf ihren Kaiser, der dem perfiden Albion mit Imperatorengästen und in Flottenrüstung gegenübertrat. Wilhelm II., der Herrscher, den ihnen keiner nachmachte. Die Deutschen seien die empfindlichsten Leute der Welt und dabei komme ihnen niemals der Gedanke, dass sie möglicherweise selber beleidigend sein könnten, wiewohl sie es sehr oft seien, bemerkte der französische Botschafter Herbet. Denn um die Waage zugunsten des Reiches auszugleichen, warf der Kaiser große und schwere Worte in die Schale, die andere als Beleidigung empfanden und als Herausforderung sahen. Als während des Boxeraufstandes, dem fremdenfeindlichen Aufruhr in China, die Nachricht von der Ermordung des deutschen Gesandten Kettler eintraf, depeschierte Wilhelm II., der dies als eine persönliche Beleidigung auffasste, seinem Reichskanzler: »Der deutsche Gesandte wird durch meine Truppen gerecht. Peking muss rasiert werden.« Er setzte ein deutsches Expeditionskorps in Marsch. Nicht nur, um das von den Boxern belagerte Gesandtschaftsviertel zu entsetzen und mit der Deutschen die europäische Stellung zu verteidigen, sondern auch und vor allem, um Vergeltung zu üben. Das wurde am 27. Juli 1900 in Bremerhaven bei der Verabschiedung nach Ostasien abgehender Truppen deutlich. Da tönte er: »Kommt ihr vor den Feind, so wird er geschlagen. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschlands in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen.« Diese Ansprache ging als Hunnenrede in die Geschichte ein. In Deutschland erhob sich Kritik in oppositionellen Blättern und auf der linken Seite des Reichstages. Das Ausland war entrüstet. Es vergaß diese Hunnenrede nicht. Sie wurde als Beweis der Barbarei der Deutschen im Allgemeinen und des deutschen Kaisers im Besonderen immer wieder zitiert. Auch die Brutalität, mit der Wilhelm in Südwestafrika die Aufstände der Hereros und Hottentotten niederschlagen ließ, trug nicht gerade zur Vertrauensbildung bei. Durch die freie Hand, die sich die deutsche Außenpolitik in Europa und in der Welt bewahren wollte, geriet das Reich mehr und mehr zwischen die Fronten, fand sich in einer Isolation wieder, die weder glänzend noch verheißungsvoll war. Bismarck hatte die Mächte, die er für seine, die Sicherheit des Reiches und den Frieden in Europa gewährleistende Balance of Power brauchte, in der Hand zu halten versucht. Weil das immer schwieriger geworden war, wurde er mit einem Jongleur verglichen. Für Bernhard von Bülow, dem neuen Reichskanzler, war ein anderes Bild zutreffend. Er ähnelte einem Seiltänzer, der sich zwischen den Mächten und Fronten effekthaschender Attitüde, doch offensichtlicher Unsicherheit über dem Abgrund zu halten versuchte, der sich unter ihm auftat und den man mit einem Netz zu sichern versäumt hatte. Begonnen hatte alles mit der Nichterneuerung des Rückversicherungsvertrages, welche die Annäherung des einstigen Bündnispartners Russland an das in Erzfeindschaft verharrende Frankreich beschleunigt hatte. Fortgesetzt wurde der Weg in die Isolierung durch die Unfähigkeit der nachbismarckschen Diplomatie und die unaufhaltsame Flottenrüstung, die es unmöglich machte, England als Gegengewicht zur russisch-französischen Allianz zu gewinnen. Wilhelm II. War auf diesem Wege teils anderen gefolgt, teils hatte er ihn selbst eingeschlagen. Da er sich auch als alleiniger Leiter der auswärtigen Angelegenheiten ausgab, konnte er sich der Gesamtverantwortung nicht entziehen. Er musste erfahren, dass ihm eine Mitschuld, ja die Alleinschuld am Irrweg zugesprochen wurde. Die Entfremdung von England war seine persönliche außenpolitische Fehlleistung. Was mit seinem gestörten Verhältnis zum Land der Mutter und zum Mutterland des Liberalismus begonnen und sich zwischen Bewunderung und Missgunst schwankender Einschätzung Großbritanniens fortgesetzt hatte, führte durch sein Weltmachtstreben zu einer Rivalität, die Deutschlands Kräfte überforderte und schließlich zu einer Feindschaft eskalierte, die für das Reich existenzgefährdend wurde. In der Situation, in der sich das Reich in der Mitte Europas befand, hätte es sich stets den wechselnden Lagen anpassen müssen und keine Fehler machen dürfen, erkannte Tirpitz. Aber erst, als es zu spät war. Der Admiral hatte den Kaiser darin bestärkt, den schwerwiegendsten außenpolitischen Fehler zu begehen. Mit dem Flottenbau war die Möglichkeit eines angesichts der Zwei-Fronten-Bedrohung auf dem Kontinent notwendigen Arrangements mit England verbaut. Dabei hätte es genug Gelegenheiten gegeben, sich mit der englischen Verwandtschaft gutzustellen. Mit seinem Onkel Bertie, nun König Edward VII., schritt er hinter dem Sarg seiner am 5. August 1901 gestorbenen Mutter, der Tochter Queen Victorias. In einem Brief an den deutschen Kaiser drückte der König von England die Hoffnung aus, dass ihre Länder zusammenarbeiten würden, und Wilhelm II. Bekräftigte mit Freuden alles, was du über die Beziehungen unserer beiden Länder und zwischen uns persönlich gesagt hast. Sie sind vom gleichen Blut und haben das gleiche Glaubensbekenntnis und sie gehören der großen germanischen Rasse an, der Himmel die Kultur der Welt anvertraut hat. Die Gemeinsamkeiten, die er beschwor, reichten nicht aus, um eine Allianz, nicht einmal ein Arrangement in Einzelfragen, wie es London gewünscht hätte, zustande zu bringen. Wilhelms alte Abneigung gegen den englischen Onkel trat wieder hervor, und Edward VII. Verlor die Geduld, die er mehr aus Phlegma als aus Nachsicht gegenüber Wilhelm II. Gezeigt hatte. Der englische König wandte sich vom deutschen Kaiser ab, den er für gemeingefährlich hielt, und die englische Außenpolitik suchte Bündnispartner, um sich mit ihnen gemeinsam gegen das Wilhelminische Reich zu wappnen. 3 Jahre nach dem Scheitern der englisch-deutschen Koalitionsgespräche, 1904, bereinigten England und Frankreich ihre kolonialen Kontroversen in Nordafrika und schlossen die berühmte Entente Cordiale. Diese Nachricht schlug in Berlin wie eine Bombe ein. Niemals hätte man dort ein Einverständnis zwischen den alten Rivalen für möglich gehalten. Auch deshalb war London hochmütig die kalte Schulter gezeigt worden, weil man der Ansicht war, dass nicht Deutschland England, sondern England Deutschland brauche und deshalb eines Tages um eine Allianz nachsuche und fast jeden Preis dafür bezahlen würde. Nun aber trat England, der Bundesgenosse Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms des Dritten, an die Seite Frankreichs, das es so lange bekämpft hatte. Die von Wilhelm gehegte Hoffnung, die Entente Cordiale würde sich nicht so entwickeln, wie es die Bezeichnung versprach, zerstob schon bei der ersten Probe aufs Exempel. In der 1905 ausgebrochenen Marokko-Krise. London und Paris hatten Ägypten zum englischen und Marokko zum französischen Interessengebiet erklärt. Die Franzosen begannen, ein Protektorat über das nordafrikanische Land zu errichten. In Berlin wurde ein Mitspracherecht bei der Entscheidung über die Zukunft des nordafrikanischen Landes verlangt. Überdies hoffte man, an der Marokko-Frage den Hebel ansetzen zu können, um Frankreich und England wieder auseinanderbringen zu können und eine Annäherung Frankreichs an Deutschland zu bewerkstelligen. Durch Einschüchterung sollten die Franzosen zu einem Entgegenkommen veranlasst werden. Als Waffe sollte der stets zum Säbelrasseln aufgelegte Kaiser dienen. Doch diesmal sträubte sich Wilhelm, die Rolle zu spielen, die er doch sonst zu gerne übernahm. Marokko barg, wie er meinte, zu viel Zündstoff. Eine Explosion wollte er nicht riskieren. Dass Bülow nur blöffen wollte, durchschaute der Imperator nicht. Um nicht ganz das Gesicht zu verlieren, forderte das Reich eine internationale Konferenz über die Marokko-Frage. Auf der Konferenz von Algeciras im Jahre 1906 setzte sich Frankreich durch, unterstützt nicht nur von seinem Entente-Partner England und seinem Zweibund-Partner Russland, sondern sogar von Deutschlands Dreibund-Partner Italien. Das Reich und in seinem Gefolge Österreich-Ungarn war isoliert. Wilhelms ganzer Zorn traf die jämmerlichen, verkommenen lateinischen Völker. In erster Linie aber die Franzosen und Italiener. Wir haben nicht nur keine Freunde mehr, sondern dieses Eunuchengeschlecht des alten römischen Völkerchaos hasst uns aus vollster Seele. Es ist wie zur Zeit der Hohenstaufen und der Anjou. Alles bei den romanischen Hundsföttern verrät uns nach rechts und links und springt England in die geöffneten Arme, die sie gegen uns verwenden werden, rief der Kaiser aus. Seine Enttäuschung, der er Luft verschaffte, wurde dadurch noch erheblich vergrößert, dass es nicht gelungen war, die slawischen Russen zu gewinnen, wenn ihm schon die romanischen Franzosen widerstanden und die germanischen Engländer nicht entgegenkamen. Doch Wilhelm hatte trotz dieses Rückschlags die Hoffnung nicht aufgegeben, die Russen auf seine Seite zu ziehen. Wilhelm hatte sich von Anfang an des um 9 Jahre jüngeren Zaren Nikolaus II. Angenommen und glaubte in ihm, wenn schon nicht einen Freund, so doch einen Verehrer gefunden zu haben. Willy bombardierte Nicky mit englisch geschriebenen Briefen, deren Casino-Ton der auf Etikette achtende Romanow wenig abgewinnen konnte und deren antifranzösischen Tiraden den mit Frankreich verbündeten Zaren nicht beeindrucken durften, auch wenn der russische Monarch von Gottes Gnaden wie der preußisch-deutsche die Republikaner in Paris als Revolutionäre de natura betrachtete. Trotzdem trafen sich Wilhelm und Nikolaus im Juli 1905 ohne ihre Minister auf Björkö in den finnischen Schären. Willy komplimentierte Nicky in die Kabine seiner Hohenzollern und legte ihm einen Vertrag vor. Russland und Deutschland sollten sich verpflichten, im Falle des Angriffes einer europäischen Macht auf einen der beiden Vertragspartner, dem Angegriffenen in Europa mit allen Land- und Seestreitkräften zur Seite zu treten. Russland sollte Frankreich auffordern, dem deutsch-russischen Zweibund beizutreten und ihn so zu einem europäischen Kontinentalbund zu erweitern. Nikolaus II. Konnte der Versuchung, den Engländern eins auszuwischen, nicht widerstehen und unterschrieb. Mir stand das helle Wasser der Freude in den Augen, berichtete der Kaiser seinem Kanzler. So ist der Morgen des 24. Juli 1905 bei Björkö ein Wendepunkt in der Geschichte Europas geworden, dank der Gnade Gottes und eine große Erleichterung der Lage für mein teures Vaterland, das endlich aus der scheußlichen Greifzange Gallien-Russland befreit werden wird. Er sei ein Werkzeug in Gottes Händen gewesen, bedeutete er Bülow, doch dieser war diesmal nicht bereit, als Werkzeug des Kaisers zu dienen. Da die Beistandsverpflichtung auf Europa begrenzt sei, würde der Vertrag nichts nützen, wenn es zu einem sich in Übersee abspielenden Konflikt mit England käme. Deshalb könne er nicht für ihn die Verantwortung übernehmen und müsse um seinen Abschied bitten. Anstatt Lob für seine, wie er meinte, welthistorische Tat zu ernten, war ihm Undank beschieden, wollte ihn sein Kanzler verlassen. Wilhelm war derart betroffen, dass er diesmal nicht auffahrend, sondern wehleidig reagierte. »Das hat mir einen solchen fürchterlichen Stoß gegeben, dass ich vollkommen zusammengebrochen bin und befürchten muss, einer schweren Nervenkrankheit anheimzufallen«, schrieb er an Bülow. »Der Morgen nach dem Eintreffen Ihres Abschiedsgesuches würde den Kaiser nicht mehr am Leben treffen. Denken Sie an meine arme Frau und die Kinder.« Der Kanzler blieb, wusste aber, dass der Kaiser ihm diesen Kniefall nachtragen würde. Der Vertrag von Björkö wäre aber auch durch Billigung Bülows nicht zu retten gewesen. Die russische Regierung folgte dem Zaren nicht bei seinem Alleingang. Vielmehr suchte und fand die Kontinentalmacht Russland die Seemacht England, welche die neue Flottenmacht Deutschland für gefährlicher als den alten Kolonialrivalen Russland einschätzte. Am 28. Oktober 1908 stand im Londoner Daily Telegraph unter der Überschrift »The German Emperor and England« ein Artikel, in dem Oberst Stuart Wortley die Grundgedanken einer längeren Unterredung, die er als Gastgeber mit Wilhelm II. Auf Highcliffe Castle geführt hatte, der Öffentlichkeit bekannt gab. Gedanken, die, wie er annahm, dazu beitragen könnten, das hartnäckige Missverständnis über die Art der Gefühle des Kaisers für England zu beseitigen. Das Interview, in dem der deutsche Kaiser allerlei dummes Zeug über die Engländer, Franzosen und Russen zusammengeschwafelt hatte, erwies sich als Rohrkrepierer, dessen Fetzen Wilhelm um die Ohren flogen und das seine Reputation ernsthaft beschädigte. Die Engländer waren mehr denn je überzeugt, dass der Flottenkaiser der Hauptverantwortliche für die Verschlechterung der Beziehungen sei. Franzosen und Russen sahen sich in ihrer Bündnispolitik bestätigt und aufgefordert, gemeinsam mit den Briten den Wall um das von einem ebenso anmaßenden wie dilettantischen Imperator geführte Deutschland zu verstärken. Noch verheerender als im Ausland wirkte sich die Daily Telegraph-Affäre im Inland aus. Die deutsche Nation werde im Ausland mit Recht verachtet, weil sie sich das Regime dieses Mannes gefallen lasse, hatte Max Weber bereits 2 Jahre vorher geschrieben. Nun lief das Fass der Kritik an einem Monarchen über, der auf seinem persönlichen Regiment bestand, es aber nicht zu führen verstand. Im Reichstag schien es keine Parteien, nur noch eine Phalanx gegen den Kaiser zu geben. Sie reichte von links, was wenig Verwunderung, bis rechts, was beträchtliches Aufsehen erregte. Die Wellen der im Reichstag ausgebrochenen Kritik erreichten den Monarchen fern von Berlin. Wilhelm II., der mit dem Daily Telegraph-Interview einen kapitalen Bock geschossen hatte, weilte zur Jagd beim österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand in Eckartsau. Das Hobby des Kaisers erregte schon seit längerem den Unmut seiner Untertanen. Schien sich doch Wilhelm mehr auf seinen Leiboberjäger und Oberbüchsenspanner zu kümmern, als um seinen Reichskanzler und Ministerpräsidenten. Auch in den Wald und auf die Heide zog er in einer Uniform, die er selbst entworfen hatte. Jägerhut mit Hahnenfedern, ein graugrüner Rock, dessen linker Ärmel wegen des verkrüppelten Armes verkürzt worden war. Dem Behinderten musste der Leibjäger als Stütze zum Auflegen der Büchse dienen, was, wie gespottet wurde, sich nicht alle Böcke gefallen ließen. Dennoch war die Jagdbeute beachtlich. Man trieb ihm das Wild zu und ließ ihn als Ersten schießen. 1901 erlegte er an einem einzigen Tag 873 Fasane, doppelt so viele wie der nach ihm erfolgreichste Schütze. 1902 wurde am Reformationstag seine Jagdbeute in den letzten Jahrzehnten bekannt gegeben. 47.443 Tiere, darunter 1.596 Dammhirsche, 2.506 grobe Sauen und 798 Rehböcke. Die Zahl wuchs und wuchs, steigerte mit dem Stolz des Jagdherren das Missvergnügen der Untertanen, die sich zunehmend an der Diskrepanz zwischen der weitmännischen und der staatsmännischen Bilanz störten. Nach Potsdam zurückgekehrt, legte sich der Kaiser nach der anhaltenden Kritik an seiner Person erst einmal mit einer Depression ins Bett. Bülow sei an allem schuld, behauptete Wilhelm in seiner Not. Er habe den ihm zur Genehmigung vorgelegten Text des Daily Telegraph Interviews dem Kanzler zur Überprüfung übergeben und der habe keine Einwände gehabt. Der Sündenbock machte indes keine Anstalten, sich in die Wüste schicken zu lassen. Er hatte, gegen Akten allergisch wie er war, den Text nicht gelesen, sondern die Entscheidung einem Untergebenen überlassen, der den Monarchen nicht zu korrigieren wagte. Vor dem Reichstag sprach der Kanzler sogar die Erwartung aus, dass der Monarch künftig auch in Privatgesprächen jene Zurückhaltung üben werde, die man von ihm im Interesse einer einheitlichen Politik erwarten dürfe. Wilhelm knickte daraufhin ein und versprach, sich künftig mit seinen Äußerungen zurückzuhalten. Aufheitern konnte ihn nur eine weitere Nordlandreise mit seiner Yacht Hohenzollern. Auf der Steuerbordseite des Deckes hin und her gehend, wobei ihm keiner in die Quere kommen durfte, genoss er die Eigenart der Fjorde und den Zauber der Mitternachtssonne. Eine Natur, welche die germanischen Saiten in seiner Brust zum Klingen brachte. Die Hohenzollern mit einer Besatzung von rund 300 Mann war eine Hauptstadt im Kleinen. Im Deckhaus gingen Telegramme ein, nahm der Kaiser Vorträge entgegen und fällte manche Entscheidung, von der er glaubte, sie sei mit einer dem Ausblick entsprechenden Weitsicht getroffen worden. Nur von Amtspersonen seines Vertrauens, also jenen, die seinen Anweisungen bedingungslos gehorchten, und Reisegefährten seiner Zuneigung, also jenen, die seine Ansichten wie seine Vergnügungen teilten, ließ er sich auf der Hohenzollern begleiten. Es war eine Männergesellschaft, in der Weibliches nur in Form einer Damenkapelle aus verkleideten jungen Matrosen geduldet wurde. Der Monarch wachte über Glaube und Sitte, las aus der Bibel vor und hielt Andachten ab. Weiter sorgte er für die Einhaltung des Leitsatzes »Mensana in corpore sano«, indem er sich als Vorturner bei der Morgengymnastik betätigte. Das war nicht jedermanns Sache, und hinter dem Rücken des Kaisers wurde oft und gern über Wilhelm gelästert. Mehr Spaß machten den Gästen die Herrenabende im Casinoton. Wenn dann lange genug getrunken und geschwätzt worden war, konnte es vorkommen, dass der Kaiser schreiend und lachend die Exzellenzen durch die Gänge des Schiffes ins Bett jagte. Doch trotz dieser Ablenkung ging die Krise des Jahres 1908 nicht spurlos am Monarchen vorüber. Wilhelm II. Muss gespürt haben, dass es keinen Ausweg aus der Zwickmühle gab, in die er sich selbst gebracht hatte. Zwischen die alte monarchische und der neuen demokratischen Zeit. Und zwischen die gesellschaftlichen Lager, welche die Vergangenheit und die Zukunft vertraten. Diesem Zwiespalt seiner Ära entsprach zwar die Zwiespältigkeit seiner Person, aber gerade deshalb war er untauglich und unfähig, die Kluft zwischen den Fronten überbrücken zu helfen. Es dämmerte ihm, dass der lichte Tag des Sonnenkaisers dahinschwand und die düstere Nacht des Schattenkaisers hereinbrach. Als Monarch von Gottes Gnaden, der nicht von Parlamenten, Volksversammlungen und Volksbeschlüssen abhängig sei, stellte er sich weiterhin in Positur. Immer mehr glich er jedoch einer Herrscherstatue, die zwar das Zepter hochhielt, aber auf das unter dem Postament sich abspielende Leben nur herabzublicken und nicht einzugreifen vermochte. Nach dem Auseinanderbrechen des Bülow-Blocks im Reichstag aus Konservativen und Liberalen reichte Bülow am 26. Juni 1909 seinen Abschied ein. Dem Kaiser wurde bedeutet, dass sich der Kanzler mehr der Volksvertretung als dem Monarchen verantwortlich fühlte. Wilhelm versuchte, sein Gesicht zu wahren. Der Monarch sei stark genug, die Vorrechte der Krone zu schützen, erklärte er Bundesratsvertretern. Er, der Kaiser, entlasse und ernenne seine Kanzler selbst. Daher habe er Bülow verabschiedet und Bethmann Hollweg berufen, der mit festen, konservativen und monarchischen Grundsätzen den freien Blick für die auf allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens in liberaler Richtung sich bewegende Entwicklung unseres Zeitalters verbinde. Der Blick habe freilich am Kaiser und König haften zu bleiben. Der Liberalismus müsse in der Bahn, in die ihn Bismarck gelenkt hatte, gehalten werden, dürfe keine Gelegenheit erhalten, in Richtung Parlamentarismus auszubrechen. Diesen Anforderungen schien der neue deutsche Reichskanzler und preußische Ministerpräsident zu entsprechen. Theobald von Bethmann-Hollweg, mit 53 nur 3 Jahre älter als Wilhelm II., kam Theodor Fontanes Idealbild eines preußischen Staatsdieners mit griechischer Seele, altfritzischem Geist und märkischem Charakter nahe. Der Herr aus Hohenfinow erschien als Muster preußischen Beamtentums, in dem Zivile mit humaner und gemäßigt liberaler Gesinnung perfekt verwoben waren. Die Verwaltung war und blieb die Welt des neuen Kanzlers. Als Regierungspräsident in Bromberg, Oberpräsident der Mark Brandenburg, preußischer Minister des Inneren, Staatssekretär des Reichsamtes des Innern und Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums. In allen Ämtern war er durch berufliche Tüchtigkeit wie menschliche Untadeligkeit aufgefallen. Wilhelm II. Hatte die Bethmann-Hollwegs, den Vater Felix, seinen Gutsherren, bereits als Prinz kennen und schätzen gelernt. Doch schon bald war er unzufrieden mit seinem Schützling. Seine Veranlagung zur Ergründung der Probleme und sein Wunsch, nur das vorzutragen, was er in seiner peinlichen Bedenklichkeit für völlig ausgereift hielt, wirkten im Laufe der Zeit doch recht hemmend, notierte Wilhelm. Es war schwer, ihn zu Entschlüssen zu bringen, solange er nicht von ihrer absoluten Einwandfreiheit überzeugt war. Auch mit dem Außenpolitiker Bethmann-Hollweg, der freilich dieses Metier nie gelernt hatte und auch nicht zu beherrschen lernte, war der Kaiser immer weniger zufrieden. Seine Majestät kam zu dem Schluss, er war im Grunde seines Wesens Pazifist und hatte sich in den Gedanken verrannt, mit England zu einer Verständigung zu kommen, koste es, was es wolle. Im Laufe seiner Kanzlerschaft habe sich immer mehr herausgestellt, dass die Realitäten der Politik ihm recht fern lagen. Bethmann-Hollweg musste bald erfahren, dass Kabinette, Flottenleitung und Generalstab mit dem direkten Einfluss auf den Kaiser eine Macht im Reiche gewannen, die zwar dem Herkommen der preußischen Militärmonarchie, nicht aber den Bestimmungen der Reichsverfassung und den Forderungen einer wachsenden Mehrheit der Bevölkerung entsprach. Die politische Führung ging in die Hände der Militärs über, die zunehmend die Taktik in der Innenpolitik und die Strategie in der Außenpolitik bestimmten und daran gingen, die militärische Führung dem obersten Kriegsherrn zu entwinden. Eine überfällige Reform des preußischen Dreiklassenwahlrechts, die Bethmann-Hollweg versuchte, scheiterte am Widerstand der Konservativen im Allgemeinen und des Militärs im Besonderen. Wie die Militärs über Wilhelm dachten, macht die Äußerung des Freiherrn von der Goltz deutlich, der Graf Schlieffen kritisierte. Aus Menschenverachtung und Servilität dem Kaiser gegenüber würde er ihn in Manövern sinnlose Theaterschlachten gewinnen lassen. Den Kaiser verführt die Lust am glänzenden Schauspiel zu solcher Spielerei. Das dürfe Schlieffen nicht dulden. Es ist gefährlich, im Frieden etwas zu üben, was im Kriege versagen muss. Generalstabschef Helmut von Moltke, der Neffe, der dem Onkel nicht das Wasser reichen konnte, machte dem Kaiser und obersten Kriegsherrn dann auch klar, dass er in einem künftigen Krieg gar nicht gebraucht würde. Denn nicht nur die Planung, sondern auch die Ausführung der Operationen sei so kompliziert geworden, dass sie nur noch ein automatisch funktionierender, keines Lenkers am Schalthebel mehr bedürfender Militärapparat auszuführen vermochte. Und Admiral Tirpitz wusste dafür zu sorgen, dass ihm bei seiner Flottenfahrt gegen England keiner aus dem Ruder lief, nicht einmal der Großadmiral Wilhelm II. Und schon gar nicht eine Landratte wie der Kanzler. Auf der Brücke des Reichsschiffes führte der Kapitän eigentlich nur noch pro forma das Kommando, das heißt, er befahl, was ihm von seinen Offizieren eingeflüstert und angegeben wurde. Sein ungeliebter Onkel Bertie hatte das schon längst erkannt. Edward VII. Sagte zu dem langjährigen französischen Außenminister Delcassé: »Durch seine unglaubliche Eitelkeit fällt mein Neffe auf alle Speichelleckereien der Nationalisten seiner Umgebung herein, die ihm immer wieder versichern, er sei der größte Souverän der Welt und müsse die Suprematien Deutschlands über sie errichten. Da aber seine Feigheit noch größer ist als seine Eitelkeit, so wird er vor diesen Schmeichlern zittern, wenn sie ihn unter dem Druck des Generalstabs auffordern werden, den Degen zu ziehen. Er wird nicht den Mut haben, sie zur Raison zu bringen. Er wird sich ihnen jämmerlich unterwerfen. Er wird den Krieg entfesseln, nicht aus eigener Initiative, nicht in kriegerischem Elan, sondern aus Schwäche.« Schon an der Wende vom ersten zum zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts artikulierte sich Unzufriedenheit in einer Lautstärke, die den Kapitän hätte alarmieren müssen, wenn jener sich nicht die Ohren zugehalten hätte. Die Kritik an Person und Politik Wilhelms II. Brachte Axel von Farnbühler, der württembergische Gesandte in Berlin, auf folgenden Nenner: Erst großes Gefallen an der mächtigen, lebenssprühenden Persönlichkeit, danach bittere Enttäuschung über das oberflächliche, dilettantenhafte, präpotente Wesen angesichts ernsterer Angelegenheiten und Lagen, was in förmliche Wut übergeht. Von allen Seiten wurde Wilhelm II. Kritisiert. Von rechts, wo man immer weniger, und von links, wo man immer noch zu viel Führung erblickte. Die Zahl der Royalisten nahm ab und die Zahl der Demokraten zu. Die Reichstagswahlen 1912 schufen klare, für Wilhelm bestürzende Verhältnisse. Die Konservativen, immer noch die ergebensten Gefolgsleute des Monarchen, verloren beträchtlich an Mandaten. Das Zentrum fiel von 105 auf 91 Sitze zurück. Die Nationalliberalen zogen statt mit 54 nur noch mit 45 Abgeordneten in den Reichstag ein. Wahlsieger waren die Sozialdemokraten. Sie besetzten nun 110 statt 43 Reichstagssitze. Der Kaiser war wie vom Schlag gerührt. Er hielt sie nach wie vor für die zum letzten Gefecht angetretenen Revolutionäre. Die Lähmung, die den Monarchen 1908 befallen hatte, war 1912 unheilbar geworden. Zudem lag Pulverdampf in der Luft. Der Verbündete Österreich-Ungarn ging daran, das Besatzungsrecht in Bosnien und der Herzegowina in Besitzrecht umzuwandeln. Die Serben waren drauf und dran, gegen die Habsburger zu marschieren. Und der österreichische Generalstabschef Konrad von Hötzendorf war nicht abgeneigt, Serbien, das sich alle südslawischen Gebiete der Donaumonarchie einzuverleiben gedachte, in seine Schranken zu weisen. Belgrad konnte indessen nichts ohne seinen Protektor Petersburg unternehmen und Wien wollte Berlin an seiner Seite sehen. Die Zwangslage, in die das Reich hineingeraten war, spiegelte sich in der Reaktion des Kaisers wider. Einerseits war er verstimmt, dass Österreich ohne rechtzeitige und hinreichende Konsultationen seines Verbündeten gehandelt hatte. Andererseits stand der Hohenzoller in Nibelungentreue zum Habsburger. Er billigte eine diplomatische Intervention in Petersburg zugunsten Wiens und die Antwort des deutschen Generalstabschefs auf eine Anfrage seines K&K-Kollegen, falls Russland einen Krieg Österreich gegen Serbien zum Anlass nehme, den Krieg gegen Österreich-Ungarn zu beginnen, sei für das Deutsche Reich der Bündnisfall gegeben. Russland, das noch nicht kriegsbereit war, blieb nichts anderes übrig, als einzulenken und die Serben zurückzuhalten. Wilhelm II. Äußerte, er habe sich in schirmender Wehr neben Franz Josef I. gestellt und dadurch einen friedlichen Sieg der Mittelmächte ermöglicht. Wie seine Militärs und Diplomaten erkannte er nicht, dass sie eine folgenschwere Niederlage erlitten hatten. Im Zweibund war Deutschland in den Sog der österreichischen Balkanambitionen geraten und trieb einem Konflikt mit Russland und dessen westlichen Partnern entgegen. Die Dreier-Entente war, obgleich in der Annexionskrise Franzosen und Engländer den Russen nicht beigesprungen waren, keineswegs geschwächt, eher gestärkt worden. Die Westmächte nahmen sich vor, die mit ihr verbündete Ostmacht nicht noch einmal allein zu lassen und dadurch den Mittelmächten zu einem billigen Triumph zu verhelfen. Und Russland, das Deutschland fortan in gleicher Feindseligkeit wie Österreich gegenüberstand, sann auf Vergeltung und rüstete für die Revanche. Daran vermochten auch Wilhelms Versuche, nichts zu ändern, durch die Pflege verwandtschaftlicher Beziehungen mit Nikolaus II. Zu einer Entspannung des deutsch-russischen Verhältnisses beizutragen. Schaden nahm das Reich auch an einer erneuten Marokko-Krise. Wieder hatte das Deutsche Reich mit den Muskeln gespielt und das deutsche Kanonenboot Panther nach Agadir geschickt. Den Franzosen sollten die Krallen gezeigt werden. Die deutsche Außenpolitik pochte auf beträchtliche Kompensationen für das Stillhalten in Marokko, das von den Franzosen ausgebeutet wurde. Wilhelm ließ sich in die Krise hineinreden, statt seinem Kanzler auf die Finger zu klopfen. Die Reaktion in Frankreich und England zeigte dem Monarchen, wie recht er gehabt hatte, vor einem martialischen Auftreten in einer wenig versprechenden Angelegenheit zu warnen. In Paris wurde die Trikolore geschwungen und die Marseillaise gesungen. Der englische und der französische Generalstab entwarfen gemeinsam Pläne für den Fall eines Krieges mit Deutschland, die von den beiden Regierungen bestätigt und bekräftigt wurden. Die Entente Cordiale war zu einer schlagkräftigen Verteidigungsallianz geworden. Kleinlaut gaben die Deutschen nach und begnügten sich mit den Brocken, die Frankreich bot, für die Anerkennung des französischen Protektorats über Marokko ein paar Gebietsfetzen im französischen Äquatorialafrika zum Anstückeln an das deutsche Kamerun. Der Kaiser war froh, die elende Marokko-Affäre endlich zum Abschluss gebracht zu haben, die Militärs aber grollten. Wenn die Führung nicht bereit sei, die von ihr aufgestellten Forderungen mit dem Schwert zu erzwingen, dann zweifle er an der Zukunft des Reiches, drückte Generalstabschef Moltke die vorherrschende Meinung der Militärs aus. Andere, die den Panthersprung als herrliche Demonstration deutscher Macht gefeiert hatten, beklagten das Kleinbeigeben nach dem Großangeben als Zeichen deutscher Schwäche. Die sich anbahnende Katastrophe hätte vielleicht noch verhindert werden können, wenn Wilhelm auf das Angebot der Engländer eingegangen wäre, die Flottenrüstung im gegenseitigen Einvernehmen zu beschränken. Alarmiert durch eine deutsche Flottennovelle, die zusätzliche Schlachtschiffe vorsah, schickte die britische Regierung 1912 Lord Kanzler Haldane zu Verhandlungen nach Berlin. Seine Mission scheiterte. Wilhelm war nicht bereit, auf weitere deutsche Dreadnoughts zu verzichten oder wenigstens das Bautempo zu verlangsamen. Auch nicht um den Preis eines politischen Abkommens, den Bethmann-Hollweg dafür von den Engländern fordern wollte. Europa bewegte sich weiter auf die Katastrophe zu. Eines Krieges, der vor 100 Jahren stattgefunden und mit einem Sieg Preußens geendet hatte, wurde 1913 gedacht. Des Kampfes gegen Napoleon I. Am 16. Oktober wurde das Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig eingeweiht. Mächtig und wuchtig sollte es unübersehbar an den Sieg über den damaligen Feind erinnern und die Feinde von heute nachdrücklich mahnen, dass Deutschland so unübertrefflich und unüberwindlich dastünde wie der Granitturm auf dem Schlachtfeld von gestern. Wie 1813 galt Frankreich auch 1913 als Erzfeind. Aber von den damaligen Verbündeten war Preußen-Deutschland nur Österreich-Ungarn geblieben. Die anderen Alliierten, Russland und England, hatten sich auf die Seite Frankreichs gestellt, in die gegnerische Front eingereiht. Die Rüstungsanstrengungen, die sie unternahmen, ließen Wilhelm daran zweifeln, dass es ihnen nur um die Errichtung eines Verteidigungsringes um die Mittelmächte ging. Mehr und mehr gelangte er zu der Überzeugung, dass es sich um Vorbereitungen für einen Angriffskrieg handle. Ich als Militär hege nach allen meinen Nachrichten nicht den allergeringsten Zweifel, dass Russland den Krieg systematisch gegen uns vorbereitet, und danach führe ich meine Politik, schrieb er an den Rand eines Botschafterberichtes aus Petersburg. Womit er nicht Unrecht hatte. Der Rüstungswettlauf, den seine und die Militärs der Nachbarstaaten begonnen hatten und dessen Tempo sich fast automatisch steigerte, schien sich unaufhaltsam dem Ziele zu nähern, das die Rüstungsplaner im Visier hatten. Einen Krieg. Es wurde weiter und immer schneller aufgerüstet. Angesichts der Balkankrise gingen die Mächte, die sich auf diesem Konfliktfeld gegenüberstanden, mit schlechtem Beispiel voran. Russland erhöhte 1913 seine sogenannte Friedenspräsenzstärke, die eigentlich eine Kriegsbereitschaftsstärke war, von 1.200.000 auf 1.420.000 Mann. Bis 1917 sollten 1,8 Millionen Landsoldaten unter Waffen stehen. Österreich-Ungarn versuchte einigermaßen mitzuziehen. Die Truppenstärke stieg von 385.000 1912 auf 470.000. Frankreich, das die russische Aufrüstung mit einer neuen Anleihe unterstützte, beschloss 1913 die dreijährige Dienstzeit und berief zwei Rekrutenjahrgänge auf einmal ein, sodass die Präsenzstärke des französischen Landheeres auf 750.000 Mann erhöht wurde. Das war die französische Antwort auf die deutsche Heeresverstärkung, die ihrerseits eine Antwort auf die russische Heeresvermehrung gewesen war. Der sogenannte Kriegsrat im Dezember 1912 hatte zwar keinen strategischen Kriegsplan, aber eine neue Aufrüstungswelle gebracht. Die Wehrvorlage von 1913 sah bis 1915 eine Verstärkung der Landstreitmacht um 136.000 Mann vor. Im Frühjahr 1914 war eine Präsenzstärke von 748.000 Mann erreicht. Der Generalstab wollte noch mehr haben, aber der preußische Kriegsminister bremste. Es fehle an erforderlichen Ausbildern, Unteroffizieren und Offizieren. Und im Reichstag wurden die Kosten der Heeresvermehrung kritisiert. Zwar waren die jährlichen Rüstungsausgaben in Deutschland mit 21,17 Mark pro Kopf der Bevölkerung niedriger als mit 27,08 Mark in Frankreich und 32,18 Mark in England, doch angesichts der defizitären Reichskasse meinten selbst regierungsfreundliche Abgeordnete, die Vorlage genauestens prüfen zu müssen. Je eher solche Halunken an die Luft gesetzt werden, umso besser. Der deutsche Parlamentarier und Politiker wird eben mit der Zeit ein Schwein, machte sich Wilhelm in einem Telegramm an den Reichskanzler Luft. Die Reichstagsmehrheit tat ihre Pflicht und Schuldigkeit, genehmigte die Mittel für die Heeresverstärkung, beschloss eine einmalige Ergänzungsabgabe für höhere Vermögen und Einkommen sowie eine Vermögenszuwachssteuer. So bekam Deutschland eine Armee, von der Wilhelm sagte, dass sie ein Instrument darstellte, das seinesgleichen nicht gehabt hat. 1913 fand die letzte Herbstparade auf dem Tempelhofer Feld und in Schlesien das letzte Kaisermanöver statt. Noch immer traf zu, was Generalstabschef Graf Waldersee 1890 in sein Tagebuch geschrieben hatte. Im vorigen Jahr ging alles noch weit besser. Jetzt ist die Sicherheit gewachsen, aber auch die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Der Kaiser ist außerordentlich unruhig, jagt hin und her, ist viel zu weit vorn in der Gefechtslinie, greift in die Führung der Generale ein, gibt zahllose, sich oft widersprechende Befehle und hört kaum auf seine Ratgeber. Er wünscht immer zu siegen und nimmt daher eine gegen ihn fallende Entscheidung des Schiedsrichters übel. Das sollte ich erfahren, als ich auf diesen Wunsch keine Rücksicht nahm. Seine Disposition war entschieden schlecht. Schon am Abend vorher sah man, dass es eine für ihn verlorene Schlacht geben würde. Bezeichnenderweise herrschte darüber bei Fürstlichkeiten und Gefolge allgemeine Befriedigung. Wollte er im Kriege das Kommando führen, nicht bloß formell wie sein Vater und Großvater, es gäbe ein Unglück. Schon sprach Wilhelm von der Unausweichlichkeit eines großen Rassenkrieges. Der Kampf zwischen Slawen und Germanen ist nicht mehr zu umgehen. Er kommt sicher. Wann? Das findet sich. Dann wieder verwies er auf die Notwendigkeit, den Russen, die in einigen Jahren übermächtig sein würden, mit einem Präventivkrieg zuvorzukommen. Da immer noch der Schliefenplan des Generalstabs gelte, bedeutet dies, zuerst und bald Frankreich anzugreifen, damit man sich danach und nicht zu spät gegen Russland wenden könne. Einmal zeigte er sich besorgt, dass Deutschland durch einen Krieg Österreich-Ungarn gegen Serbien in einen Krieg mit Russland hineingezogen würde. Ein andermal ermunterte er Generalstabschef Konrad von Hötzendorf, das Haupt der Kriegspartei in Wien: In ein paar Tagen müsst ihr in Belgrad stehen. Ich war stets ein Anhänger des Friedens, aber das hat seine Grenzen. Ich habe viel über den Krieg gelesen und weiß, was er bedeutet. Aber endlich kommt die Lage, in der eine Großmacht nicht länger zusehen kann, sondern zum Schwert greifen muss. Jedoch, wenn es brenzlig wurde, ließ er es lieber in der Scheide. Es handelt sich um unser Ansehen in der Welt, gegen das von allen Seiten gehetzt wird. Also nackensteif und Hand ans Schwert, tönte er, als die Russen Miene machten, die Entsendung einer deutschen Militärmission in die Türkei mit Krieg zu beantworten. Wilhelm grollte, lenkte aber ein und verzichtete auf die deutsche Kommandogewalt über türkische Truppen. Wilhelm II. Sei groß in Worten, schlapp in Taten, hatte General Lünker, der Chef seines Militärkabinetts, erkannt. Auch im Jahre 1914 wollte Wilhelm nicht von seinen Gewohnheiten lassen, die in ihrer Regelmäßigkeit die Selbsttäuschung festigten, dass alles so weiterginge und dass er immer so weitermachen könnte wie bisher. Während Nikolaus II. Angesichts des heraufziehenden Gewitters zu Hause blieb, standen bei Wilhelm II. Wie alljährlich ein Besuch seiner neuen Residenz auf Korfu, die Kieler Woche und die Nordlandreise auf dem Programm. Die Kieler Woche wurde ihm durch eine Depesche verdorben, die ihn erreichte, als er auf seiner Segeljacht Meteor an einer Regatta teilnahm. Die Nachricht von der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gemahlin durch einen serbischen Nationalisten in Sarajevo. Der 28. Juni 1914, ein Sonntag, der für ihn so strahlend begonnen hatte, wurde urplötzlich durch Wolken verdüstert. Mit dem serbischen Nationalismus triumphierte der Panslawismus und als Widerhall erschallte deutscher Nationalismus und französischer Chauvinismus. Die europäischen Mächte, deren Staatsraison durch die Volksemotion übertönt wurde, gingen auf Konfrontationskurs. Wilhelm verließ Kiel und begab sich nach Potsdam, wo er eine Regierung antraf, die, wie er unschlüssig war, welcher Kurs in den vom Sturmwind aus Sarajevo aufgewühlten europäischen Gewässern einzuschlagen wäre. Zunächst neigte Bethmann-Hollweg dazu, Österreich-Ungarn von einem Angriff auf Serbien zurückzuhalten. Nach wie vor dachte der Kanzler daran, im Zusammenspiel mit England ein Eingreifen Russlands und damit Frankreichs zu verhindern. Ein Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Serbien, wenn er schon nicht zu vermeiden wäre, sollte lokalisiert werden. Doch die Krise eskalierte. Die Militärs glaubten, durch einen sofortigen Präventivkrieg einem in Bälde zu erwartenden Angriff zuvorkommen zu müssen. Der noch schwankende Kaiser schwenkte bald auf diese Linie ein und, wie es seine Art war, schoss sofort darüber hinaus. Bereits in den ersten Julitagen bemerkte Wilhelm II. Am Rande eines Berichtes des deutschen Botschafters in Wien, der nach Sarajevo den Österreichern Zurückhaltung gegenüber Serbien angeraten hatte: Wer hat ihn dazu ermächtigt? Das ist sehr dumm. Geht ihn gar nichts an, da es lediglich Österreichs Sache ist, was es hierauf zu tun gedenkt. Nachher heißt es dann, wenn es schief geht, Deutschland hat nicht gewollt. Tschirschki soll den Unsinn gefälligst lassen. Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald. Auch in Österreich schob die Kriegspartei ihren Kaiser vor, den auf Mitte 80 zugehenden Franz Josef I., der sich persönlich zu müde fühlte, um einen Krieg zu beginnen, und zu alt, um sich davon noch etwas zu versprechen. Aber er unterschrieb dann doch den Brief, den sie ihm aufgesetzt hatten und den der österreichisch-ungarische Botschafter in Berlin am 5. Juli 1914 dem deutschen Kaiser beim Lunch im Neuen Palais in Potsdam übergab. Hinter dem Anschlag in Sarajevo, hieß es darin, stecke die vom russischen Panslawismus gedeckte Politik Belgrads, die auf die Vereinigung aller Südslawen unter serbischer Flagge gerichtet sei. Die Andauer dieses Zustandes gefährde mit der Donaumonarchie auch das mit ihr verbündete Deutschland. Deshalb müsse Serbien als politischer und propagandistischer Faktor des Panslawismus auf dem Balkan ausgeschaltet werden. Wie dies geschehen könnte, war im Schreiben Franz Josefs offen geblieben. Es war klar, dass Österreich-Ungarn vom deutschen Bündnispartner Rückendeckung erwartete. Dies könnte zu europäischen Verwicklungen führen, bedeutete Wilhelm II. Dem Botschafter, und deshalb müsse er eine Antwort mit dem Reichskanzler beraten. Doch Laszlós Györgyényi Márich, den Wilhelm den Zigeuner nannte, verstand es, ihm Äußerungen zu entlocken, die in Wien für bare deutsche Münze genommen wurden. Der deutsche Kaiser, hieß es im Bericht des Botschafters, habe zugesichert, der Kaiser von Österreich könne bei einer Aktion gegen Serbien selbst im Falle einer ernsten europäischen Komplikation auf volle deutsche Unterstützung rechnen. Nach Wilhelms II. Meinung, so ist Györgyényi Márich, dürfe eine solche Aktion nicht aufgeschoben werden. Russlands Haltung werde jedenfalls feindselig sein, doch sei er hierauf schon seit Jahren vorbereitet, und sollte es zu einem Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Russland kommen, so können wir davon überzeugt sein, dass Deutschland in gewohnter Bundestreue an unserer Seite stehen werde. Diesen Blankoscheck hätte man in Wien vielleicht nicht so hoch bewertet, wenn er nicht vom Reichskanzler Bethmann-Hollweg gedeckt worden wäre. Er war Bestandteil einer Krisenstrategie, die darauf zielte, dass durch einen Blitzkrieg Österreichs gegen Serbien positive Tatsachen geschaffen werden würden, die Frankreich und England hinnehmen und Russland isolieren würden. Sicher war sich der Kanzler nicht, doch er nahm das Risiko in Kauf. Eine Aktion gegen Serbien kann zum Weltkrieg führen. Die Österreicher schossen nicht so schnell, und so trat der Kaiser am Nachmittag des 6. Juli seine alljährliche Nordlandreise an. Bethmann-Hollweg hielt ihn nicht zurück, riet ihm sogar zu. Wenn der Kaiser in Ferien ginge und Erholung suche, würde dies der Entspannung dienen, sagte der Kanzler und verschwieg, dass dies auch zu seiner eigenen Beruhigung beitrüge. Denn er wollte sich die komplizierter werdenden Kreise seiner Krisenstrategie nicht auch noch durch spontanes Dazwischenreden und impulsive Eingreifversuche des Monarchen stören lassen. Und die Kriegsbereiten wollten ihn fern von Berlin am Nordkap sehen, weil sie befürchteten, dass er, wenn es zum Kriegsschwur käme, ihnen in den Arm fallen würde. Wilhelm war es nicht unangenehm, die Entwicklung der Dinge aus der Ferne zu betrachten, aus der sie weniger dramatisch erscheinen würden. Auf jeden Fall könnte er darauf verweisen, dass er an dem, was in Berlin ausgeheckt würde, nicht unmittelbar beteiligt gewesen wäre. Er sei vom Auswärtigen Amt nur spärlich mit Nachrichten versehen worden, sei hauptsächlich auf die norwegische Presse angewiesen gewesen, behauptete er dann hinterher. Aber die drahtlose Nachrichtenübermittlung war erfunden. Sie teilten ihm freilich nicht alles und auch nicht sofort mit. So erfuhr der Kaiser erst am Morgen des 25. Juli auf seiner Hohenzollern den Wortlaut des österreichischen Ultimatums an Serbien, das bereits am 23. Juli gestellt worden war. Die Begehrnote, wie sie in Wien genannt wurde, verlangte eine Entschuldigung für Sarajevo, Verfahren gegen die Schuldigen, die Einstellung der panslawischen Agitation und die Mitwirkung österreichisch-ungarischer Organe an der Unterdrückung der gegen die territoriale Integrität der Monarchie gerichteten subversiven Bewegung. Begehrte also ein Nachgeben Serbiens, das einer Unterwerfung gleichgekommen wäre. Was? Das ist doch einmal eine forsche Note, kommentierte Wilhelm II. Das sei die Sprache, die man gegenüber einer Räuberbande, die für Verbrechen gefasst werden muss, anschlagen müsse, meinte er. Er hoffte, dass Serbien einlenken würde, Österreich-Ungarn keinen Krieg beginnen müsste. Aber noch am selben Tag wurde er von der Nachricht überrascht, dass Russland bei einem Einmarsch der Österreicher in Serbien nicht untätig bleiben würde. An diesem 25. Juli 1914 hatte der russische Kronrat entschieden, Serbien zu unterstützen, auch wenn man dazu die Mobilmachung erklären und Kriegshandlungen beginnen müsse. Dementsprechend enthielt die Antwort Belgrads auf das auf 48 Stunden befristete Ultimatum Wiens nur ein halbes, nicht das ganze geforderte Entgegenkommen. Am Abend brach Österreich-Ungarn die Beziehungen zu Serbien ab. Beide Staaten mobilisierten. Obwohl er noch nicht über alles und im Einzelnen unterrichtet war, trat Wilhelm noch am 25. Juli die Rückreise an. Bethmann Hollweg riet ab. »Das wird immer toller«, bemerkte Wilhelm. »Jetzt schreibt mir der Mann sogar vor, dass ich mich meinem Volk nicht zeigen darf.« Am 27. Juli traf der Kaiser in Potsdam ein und schickte sich an, dem Lenker der Politik in die Zügel zu fallen. Vorsichtshalber gab man ihm wichtige Akten überhaupt nicht oder mit Verspätung zu lesen. Die serbische Antwortnote auf das österreichisch-ungarische Ultimatum, die den Forderungen teilweise entgegenkam, bekam er erst am Morgen des 28. Juli zu Gesicht, als Wien die Beziehungen zu Belgrad bereits abgebrochen hatte und auf beiden Seiten mit der Mobilmachung begonnen worden war. »Das ist mehr, als man erwarten konnte«, kommentierte er. »Damit fällt jeder Kriegsgrund fort.« Noch am selben Tage erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Wenn sie schon marschierten, sollten sie wenigstens Halt in Belgrad machen, meinte Wilhelm. Der Kanzler verzögerte indes die Übermittlung der Anregung des Kaisers, die Österreicher begannen mit dem Bombardement von Belgrad. Der Zar schien ein besseres Gehör für Wilhelms Vermittlungswünsche zu haben. Jedenfalls nahm er nach Erhalt eines Telegramms des Kaisers in der Nacht vom 29. zum 30. Juli den am Tage ergangenen Befehl zur allgemeinen Mobilmachung zurück. Doch für 4 an Österreich-Ungarn angrenzende Militärbezirke wurde eine Teilmobilmachung angeordnet. Der Kaiser war vom Kanzler zu dieser telegrafischen Intervention veranlasst worden. Bethmann Hollweg hatte erkennen müssen, dass sein Krisenmanagement gescheitert war. Die letzte Hoffnung, den drohenden Weltkrieg doch noch aufhalten zu können, wurde auf England gesetzt. Nachdem der Zar von seiner Regierung gedrängt worden war, am 30. Juli doch die Vollmobilmachung anzuordnen, beklagte sich Wilhelm II. Bei George V. von England, »Er hat nicht einmal die Ergebnisse der Vermittlung abgewartet, an der ich arbeite.« Doch die war bereits gescheitert, ehe sie noch recht begonnen hatte. Die Österreicher waren nicht mehr zu bremsen, die Russen standen bereits Gewehr bei Fuß und die Allianzautomatik, die Deutschland in Österreichs Angelegenheiten verwickelt hatte, drängte Frankreich und schließlich auch England an die Seite Russlands. In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli machte Wilhelm die Randbemerkung, nun sei ihm klar, Leichtsinn und Schwäche, selbstreden die der anderen, sollen die Welt in den furchtbarsten Krieg stürzen, der auf den Untergang Deutschlands schließlich abzielt. Denn das lässt jetzt für mich keinen Zweifel mehr zu. England, Russland und Frankreich haben sich verabredet, unter Zugrundelegung des Casus Föderis für uns Österreich gegenüber, den österreichisch-serbischen Konflikt zum Vorwand nehmend, gegen uns den Vernichtungskrieg zu führen. Die Einkreisung, von Edward dem VII. Begonnen, ziehe sich jetzt um Deutschland lebensgefährlich zusammen. Und da hat es Leute gegeben, die geglaubt haben, man könnte England gewinnen und beruhigen, bemerkte er, in erster Linie auf Bethmann Hollweg gemünzt, der bis zuletzt glaubte, England aus dem von der Einkreisung zur Umzingelung übergehenden und zur Kesselschlacht antretenden Feindverband heraushalten zu können. Der Kaiser meinte, vom Kanzler überspielt worden zu sein. Und Bethmann Hollweg sah sich von der Militärmaschine überfahren, die sich selbstständig machte und eigengesetzlich in Bewegung setzte. Die russische Mobilmachung löste die deutsche Mobilmachung aus. Die Kriegspläne traten gleichsam selbstständig in Kraft. Unter Umgehung des Kanzlers wie des Kaisers forderte der deutsche Generalstabschef Moltke den österreichischen Generalstabschef Konrad von Hötzendorf auf, nun auch gegen Russland mobil zu machen, und kündigte die Mobilmachung der deutschen Streitmacht an, die sich gemäß dem Schliefenplan zunächst gegen Frankreich wenden würde, während Österreich-Ungarn die russische Dampfwalze aufzuhalten hätte. Die Kriegsmaschine war nicht mehr aufzuhalten, schon gar nicht durch die Ultimaten Bethmann-Hollwegs vom 31. Juli, die er hauptsächlich zur Beruhigung seines Gewissens nicht in Erwartung einer Annahme stellte. Russland wurde die deutsche Mobilmachung angedroht, wenn es nicht binnen 12 Stunden seine eigene rückgängig mache. Petersburg ersparte sich eine Antwort. Frankreich wurde aufgefordert, binnen 18 Stunden zu erklären, ob es im Falle eines Krieges zwischen Russland und Deutschland neutral bleiben würde. Das war nicht anzunehmen, denn Frankreich war genauso an seine Allianz mit Russland wie Deutschland an seine mit Österreich-Ungarn gebunden. Dem Kaiser blieb nichts anderes mehr übrig, als am 1. August 1914 den Mobilmachungsbefehl und die Kriegserklärung an Russland und am 3. August die Kriegserklärung an Frankreich zu unterzeichnen. Am selben Tag marschierten deutsche Truppen in Vollzug des Schliefenplans im neutralen Belgien ein. Am nächsten Tag trat England an der Seite seiner Alliierten in den Krieg ein. Das war für Wilhelm, den Enkel der Queen Victoria, der schwerste Schlag. England gebe vor, Frankreich wegen Aufrechterhaltung der Balance of Power in Europa helfen zu müssen. In Wirklichkeit wolle es Deutschland vernichten. Jetzt müsse Albions pharisäische Friedensheuchelei an den Pranger gestellt werden. Und unsere Konsuln in der Türkei und Indien, Agenten etc. müssen die ganze mohammedanische Welt gegen dieses verhasste, verlogene, gewissenlose Krämervolk zum wilden Aufstande entflammen. Denn wenn wir uns verbluten sollen, dann soll England wenigstens Indien verlieren. Derartige Ausbrüche des Kaisers waren nicht dazu angetan, dass er in der Stunde der Gefahr an das politische Ruder gelassen oder ihm gar die militärische Führung überlassen worden wäre. Aber eine Rolle, die ihm auf den Leib geschrieben war, wurde ihm zugesprochen, als Symbolgestalt eines kriegerischen Reiches wie als Integrationsfigur einer herausgeforderten Nation, ein einzig Volk von Brüdern zum Kampfe aufzurufen und ihm Siegesgewissheit einzureden. Am 1. August 1914 gegen 18.30 Uhr erschien Wilhelm II., von Hurrarufen der vor dem Schloss versammelten Menschenmenge begrüßt, am mittleren Fenster des ersten Stockwerks und sprach die historisch gewordenen Worte: »In dem jetzt bevorstehenden Kampfe kenne ich in meinem Volke keine Parteien mehr. Es gibt unter uns nur noch Deutsche.« »Wir wollen den Kaiser sehen«, hatten die Untertanen gerufen, und als er gesprochen hatte, brach ein ungeheurer Jubel los. Die Menschen glaubten, im Kaiser den obersten Kriegsherrn vor sich zu haben, der sie tapfer in den Kampf und tatkräftig zum Siege führen würde. »Heil dem Kaiser« wurde gerufen und schon jetzt »Heil dir im Siegerkranz« gesungen. Die Soldaten, die in diesen Augusttagen in den Krieg zogen, nahmen an, im Herbst wieder lorbeergeschmückt heimzukehren. Selbst Volksvertreter, die dem wilhelminischen System feindlich gegenüberstanden, scharten sich nun um den Monarchen, der als Verkörperung des Kriegswillens und der Siegeszuversicht des ganzen Volkes erschien. Wie verloren geglaubte, endlich heimgekehrte Söhne empfing sie der Kaiser. Und welche von den Parteien auch im Laufe des Meinungskampfes sich gegen mich gewandt haben sollten, ich verziehe ihnen allen, hatte er schon am 1. August zum Volke vor dem Schloss gesagt und wiederholte, den Helm auf dem Haupte, am 4. August vor den im weißen Saal des Schlosses versammelten Volksvertretern: Ich kenne keine Partei mehr, ich kenne nur Deutsche. Und forderte die Reichstagsabgeordneten auf, zum Zeichen dessen, dass sie fest entschlossen sind, ohne Parteiunterschiede, ohne Stammesunterschiede, ohne Konfessionsunterschiede durchzuhalten mit mir durch dick und dünn, durch Not und Tod, fordere ich die Vorstände der Parteien auf, vorzutreten und mir das in die Hand zu geloben. Die Parteiführer kamen dieser Aufforderung unter stürmischem, andauernden Bravo nach, vermerkte das Protokoll. Während Seine Majestät nach allen Seiten mit Dank grüßend und vielen Abgeordneten huldvoll die Hand reichend den Saal verließen, ertönten fortgesetzte, brausende Hurrarufe. Auch die sozialdemokratische Reichstagsfraktion, die bis zuletzt ihren Friedenswillen demonstriert hatte, reihte sich in die Reichsfront ein, billigte die Kriegskredite, stimmte der Erklärung des Kaisers zu. Die Kriegsursache sei das Ergebnis eines seit langen Jahren tätigen Übelwollens gegen Macht und Gedeihen des Deutschen Reichs. Und so seien die Deutschen gezwungen worden, in aufgezwungener Notwehr mit reinem Gewissen und reiner Hand das Schwert zu ergreifen. In einen unumgänglichen Nationalkrieg, nicht in einen vom Zaun gebrochenen Dynastenkrieg, meinten die Deutschen zu ziehen. Von einem Kulturkrieg war in der Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches die Rede. Jetzt steht unser Heer im Kampfe für Deutschlands Freiheit und damit für alle Güter des Friedens und der Gesittung, nicht nur in Deutschland. Unser Glaube ist, dass für die ganze Kultur Europas das Heil an dem Siege hängt, den der deutsche Militarismus erkämpfen wird. In Berlin sagte der französische Botschafter, unter dessen Fenstern am Pariser Platz kriegsbegeisterte Deutsche vorbeizogen, zu seinem englischen Kollegen: Es gibt heute Abend in Berlin drei Leute, die bedauern, dass der Krieg ausgebrochen ist. Sie, ich und Kaiser Wilhelm. In der Tat, Wilhelm II., der vor seinem Volk als oberster Kriegsherr posierte und dafür Beifall erhielt, wie er ihn schon lange nicht mehr bekommen hatte, war nach der Proklamation in Depression verfallen. Erinnerte er sich vielleicht an das am 15. Mai 1890 in Königsberg Gesagte? Ich habe das Gefühl, dass denjenigen, die den Frieden umzustoßen wagen sollten, eine Lehre nicht erspart bleiben wird, welche sie in 100 Jahren nicht vergessen werden. Nun war er umgestoßen worden, und Wilhelm stand am Rande des Abgrundes, an den er nicht hatte gehen wollen, an den er gestoßen worden war. Die fürchterlichen Ereignisse der letzten 14 Tage hätten ihn sehr mitgenommen, gestand Wilhelm seinem Ex-Kanzler Bülow, der ihm dies auch ansah. Ich war bis ins Innerste ergriffen, als ich sein bleiches, erschrockenes, ich möchte sagen verstörtes Antlitz erblickte. Er sah erregt und doch abgespannt aus. Die Augen flackerten unruhig. Er schien mir um 10 Jahre gealtert. Eine Schuld am Weltkrieg von sich zu weisen, war ihm schon zu Beginn des Völkerringens nicht allein ein politisches, sondern vornehmlich ein persönliches Anliegen. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Bemühen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern, erklärte er am 6. August 1914. Nach dem bitteren Ende, das Deutschland die Niederlage und ihm die Entthronung brachte, wusch er wie einst Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld. Nicht Deutschland, sondern der Feindbund habe den Krieg planmäßig vorbereitet und absichtlich herbeigeführt. Im Übrigen sei nicht der Kaiser, sondern der Reichskanzler Bethmann-Hollweg für die Reichspolitik verantwortlich gewesen. Er erwähnte nicht mehr sein persönliches Regiment, das freilich seit geraumer Zeit nur noch Fassade gewesen war, hinter der andere agierten. Er gestand sich nicht ein, dass er die Engländer durch seinen Schlachtflottenbau, die Franzosen durch seine Heeresverstärkung und die Russen durch seine Nibelungentreue zu den Österreichern herausgefordert hatte. Und er bedachte nicht, dass seine nationalistischen Töne für kriegerische Absichten, die er gar nicht hatte, für bare Münze genommen wurden. Er wollte nie den Krieg. Sein Ideal wären weitere Kaisermanöver geblieben, bei denen er möglichst als siegreicher Führer auftreten und schwungvolle Kritiken hätte halten können, erklärte sein Adjutant Ilsemann, der das Exil mit ihm teilte. Aber den Ernst des Krieges, nein, den wollte er ganz gewiss nicht. Wir wollen siegen und wir müssen siegen, rief Wilhelm II. Am 27. August 1914 den Soldaten zu, die vor ihm im großen Hauptquartier zu Koblenz paradierten. Der Vormarsch im Westen ging zügig voran. Lüttich war erobert, Brüssel besetzt, in Lothringen wurden die Franzosen zurückgeworfen, die Deutschen marschierten auf Verdun zu. Viele unserer Kameraden sind bereits im Kampfe gefallen, gestand der Kaiser ein. Wir haben noch manch blutige Schlacht vor uns. Jahrzehntelang hatte er den Krieg glorifiziert, noch vor wenigen Wochen Kriegsbegeisterung entflammt. Mars als den Vater aller großen und guten Dinge beschworen. Kaum aber hatte der Kampf begonnen, wurden die Schrecken offenbar. Noch wurden sie durch Siegesmeldungen verdrängt, doch schon begannen sich in die Triumphreden die ersten Durchhalteparolen zu mischen. Wir lassen nicht nach und werden dem Feinde ans Leder gehen. Wir verlieren nicht die Zuversicht im Vertrauen auf unseren guten alten Gott dort oben, tönte Wilhelm und versuchte damit, auch seine eigenen Besorgnisse zu übertönen. Für die Parolenausgabe wurde er weiterhin gebraucht, als deutscher Kaiser, auf den an der Front wie in der Heimat gehört wurde, als oberster Kriegsherr, zu dem in den Kampf ziehende Truppen aufblickten. Führen sollte und durfte er ihn aber nicht. Das besorgten die Militärs, die ihren Oberfeldherrn im großen Hauptquartier quasi als Maskottchen mitführten. Der Generalstab leitete die Operation und »Der Generalstab sagt mir gar nichts und fragt mich auch nicht«, klagte der Kaiser bereits im November 1914 dem Prinzen Max von Baden sein Leid. »Wenn man sich in Deutschland einbildet, dass ich das Heer führe, so irrt man sich sehr. Ich trinke Tee und säge Holz und gehe spazieren, und dann erfahre ich von Zeit zu Zeit, das und das ist gemacht, ganz wie es den Herren beliebt.« Die Militärs glaubten, gute Gründe zu haben, warum sie ihn nur vor Fotografen an den Kartentisch ließen. Sie wussten, dass es ihm nicht nur an Befähigung, sondern auch am Willen fehlte, Entscheidungen in einem Krieg, den er im Grunde nicht gewollt hatte, entschlossen und erfolgversprechend zu fällen. Sie kannten sein schwaches Nervenkostüm und sein ungenügendes Stehvermögen, das er mit schneidigen Auftritten zu kaschieren versucht hatte. Ein Arzt verwies auf die Möglichkeit eines völligen Zusammenbruchs des nervös verbrauchten Mannes, von dem wir uns alle vor dem Krieg eine falsche Vorstellung gemacht haben. Aber an forschen Sprüchen ließ es der Kaiser auch im Krieg nicht fehlen. Dazu ermunterte ihn seine unmittelbare Umgebung, die ihre Aufgabe darin sah, mit allen Mitteln die Stimmung des Kaisers hochzuhalten. Auf Siegesmeldungen wurde angestoßen und in Champagnerlaune fiel manches unbedachte, unverzeihliche Wort. In Katerstimmung verfiel er bei schlechten Nachrichten, die sie ihm ohnehin nur dosiert zu servieren wagten. Nach einem preußischen Gesetz von 1852 ging 1914 die Exekutive von den Zivilbehörden auf die Militärorgane über. Politik hält im Kriege den Mund, bis Strategie ihr das Reden wieder gestattet, erklärte Wilhelm. In der Theorie verfügte der Kaiser und König über beide Gewalten. In der Praxis hatte er schon im Frieden die militärische Macht für wichtiger gehalten. Im Kriege musste er es nun erleben, dass sie ihm aus der Hand genommen wurde, weil er deren Anforderungen nicht genügte. Wie es in Preußen Brauch war, zog Wilhelm II. Mit seinen Soldaten ins Feld. Aber im Gegensatz zu Friedrich dem Großen und noch Wilhelm I. führte er sie nicht. Auch sein Großvater hatte 1866 und 1870-71 das militärische Hauptquartier zur Staatszentrale erhoben. Wilhelm I. hatte die Operationen geleitet, freilich von Generalstabschef Moltke und Kriegsminister Rohn angeleitet. Der in Kürassieruniform mitgeführte Zivilist Bismarck hatte sich mitunter vergebens gegen den Primat des Militärischen aufgebäumt. Bethmann Hollweg zeigte sich handsam und konnte deshalb nach Berlin entlassen werden. Wilhelm II., der nominelle Oberfeldherr, musste bleiben, weil man ihn für die Unterschriften brauchte. Aber die Kriegsführung war komplizierter geworden als in den letzten beiden Feldzügen. Das zeigte sich schon bei der Frage, wohin man das Hauptquartier verlegen sollte, denn man hatte zwei Fronten zu berücksichtigen. Sie wurde gemäß dem Schliefenplan beantwortet, der zunächst eine möglichst rasche Entscheidung im Westen suchte. Während es in Frankreich planmäßig voranging, verlief es im Osten nicht wie vorgesehen. Die Österreicher konnten die Russen nicht aufhalten und wurden in Galizien zurückgeworfen. In Ostpreußen wichen die deutschen Verteidiger der russischen Übermacht. Die Kosaken bestätigten ihren zweifelhaften Ruf in der Fortsetzung der Kampfhandlungen gegen die Zivilbevölkerung. Da orientierten sich die Generäle Paul von Benneckendorff, Paul von Hindenburg und sein Stabschef Erich Ludendorff an der Vernichtungsstrategie des älteren Moltke, schlossen die russische Narew-Armee ein und vernichteten sie Ende August 1914 in der Schlacht bei Tannenberg. Wilhelm II., dessen Skrupel durch die Leiden seiner Ostpreußen vermehrt worden waren, atmete auf und wurde sofort wieder maßlos. Die 90.000 russischen Kriegsgefangenen sollten auf die kurische Nehrung getrieben und dort dem Tode durch Hunger und Durst ausgesetzt werden. Der jüngere Moltke, der Chef des Generalstabes des Heeres, hatte die Strategie seines Onkels vor Augen und visierte ein zweites Sedan an. So stießen die deutschen Armeen mit großem Elan nach Frankreich hinein, standen nach einem Monat an der Marne, bedrohten Paris, zwangen die Regierung zur Flucht nach Bordeaux. Da geschah, was die Franzosen das Wunder an der Marne nennen konnten und die Deutschen als Wende an der Marne bezeichnen mussten. In der Schlacht an der Marne vom 5. bis 12. September 1914 brachte ein französischer Gegenangriff den deutschen Vormarsch zum Stehen. Die Hoffnung auf eine Kesselschlacht à la Sedan war dahin. Der Bewegungskrieg, der eine rasche Entscheidung bringen sollte, erstarrte zum Stellungskrieg, dessen Ende nicht abzusehen war. Aus dem Zweifrontenkrieg war inzwischen ein Mehrfrontenkrieg geworden, aus dem Kontinentalen ein globaler Konflikt. Denn nicht nur in Europa, auch in anderen Erdteilen wurde gekämpft. Am Rande Kleinasiens, an den Dardanellen, in Mesopotamien und im fernen Osten, wo die deutsche Kolonie Tsingtau von den Japanern erobert wurde. Und an der Grenze zu Afrika, am Suezkanal und in Schwarzafrika, wo die deutschen Kolonien außer Deutsch-Ostafrika rasch in Feindeshand fielen. England verhängte eine Seeblockade gegen Deutschland, die zwar dem Seekriegsrecht widersprach, sich aber als eine entscheidende Waffe erwies, weil sie lebenswichtige Einfuhren für das Reich verhinderte. Die Flotte, die England gegen Deutschland aufgebracht hatte, erwies sich als stumpfe Waffe. Wilhelm hatte Angst um sein Lieblingsspielzeug. Und doch setzten sich auch hier die Hardliner durch. Und so kam es am 31. Mai und 1. Juni 1916 zur Seeschlacht am Skagerrak. Die Deutschen, obwohl mit 21 gegenüber 37 Großkampfschiffen der Engländer in der Minderheit, brachten dem Feind weit größere Verluste bei, als sie selbst erlitten. Der Kaiser sah die Flagge schwarz-weiß-rot siegreich am Maste seiner Schiffe wehen. Skagerrak habe bewiesen, was die deutsche Flotte bedeutete und wert war, behauptete er noch in seinen Memoiren. Da hatte sich längst herausgestellt, dass dieser taktische Sieg eine strategische Niederlage gewesen war. Denn es war Freund und Feind demonstriert worden, dass durch eine Seeschlacht kein kriegsentscheidender Erfolg gegen England zu erzwingen war. So blieb es dann auch bei diesem einzigen großen Flottenkampf des Weltkrieges. Die Deutschen wagten keinen mehr und die Engländer brauchten sich nicht zu stellen. Sie konnten die Wirkung ihrer Sehblockade abwarten. Es waren nicht die deutschen Großkampfschiffe, die den Engländern Sorge bereiteten, sondern die Unterseeboote, die die britischen Einfuhren empfindlich störten. Der Kaiser fand das nicht ritterlich, musste sich aber fügen. Am 7. Mai 1915 versenkte ein deutsches U-Boot den englischen Passagierdampfer Lusitania. Unter den 1.198 Opfern waren 139 Amerikaner. Der scharfe Protest Washingtons wurde vom Kanzler wie vom Kaiser ernst genommen. Befehl erging, neutrale Schiffe und feindliche Zivilpassagiere zu schonen. Bald war der U-Boot-Krieg bis zur Unwirksamkeit eingeschränkt. Staatssekretär Tirpitz, der alle seine Fälle davonschwimmen sah, trat daraufhin Mitte März 1916 zurück. Wilhelm ließ ihn schweren Herzens gehen und meinte deprimiert: Dieser Krieg endet nicht mit einem großen Sieg. Als an der Westküste in den großen Materialschlachten vor Verdun Hunderttausende verbluteten, wurde der Ruf nach einem starken Mann laut. An Wilhelm II. Dachten die wenigsten, denn es hatte sich herumgesprochen, dass der nominelle Oberbefehlshaber nicht befehlen durfte. Paul von Hindenburg, der Sieger von Tannenberg, schien in der Krise von 1916 der gesuchte Mann zu sein. Genau genommen war es dessen Generalstabschef Erich Ludendorff, der seinem Generalfeldmarschall, der die verlangte sichere Haltung und ruhige Zuversicht ausstrahlte, die militärischen und politischen Energien lieferte. Wilhelm II. Hätte lieber den Nachfolger Moltkes, Erich von Falkenhayn, behalten. Hindenburg war ihm zu hölzern und Ludendorff zu unheimlich. Er wusste, dass er mit der von der militärischen wie politischen Führung geforderten und am 29. August 1916 vollzogenen Ernennung des Ersten zum Chef des Generalstabes des Feldheeres und des Zweiten zum Ersten Generalquartiermeister ein weiteres Stück seiner Macht abgab, von der ohnehin nicht viel übrig geblieben war. Und er ahnte vielleicht, dass er mit den Bestallungsurkunden de facto seine Abdankung unterzeichnet hatte. Auch Bethmann Hollweg, der die Berufung Hindenburgs und Ludendorffs mitbetrieben hatte, musste bald erkennen, dass er damit letzte Reste seiner Kanzlerkompetenz an die militärische Führung abgetreten hatte. Die neue oberste Heeresleitung übernahm das Gesamtkommando über das um seine Existenz ringende Reich. Ein totaler Krieg erfordere eine totalitäre Gewalt in der militärischen Hand, argumentierten die neuen Machthaber und verordneten das Hindenburg-Programm. Deutschland könne den Krieg nur gewinnen, wenn wir dem Heere so viel Kriegsgerät zuführen, dass es den feindlichen Armeen gleich stark gegenübersteht und wenn wir die Ernährung des gesamten Volkes sicherstellen. Das sei nur möglich, wenn alles, was unser Land an Bodenschätzen birgt und was die Industrie und der Acker hergeben können, ausgenützt wird, lediglich für die Förderung des Krieges. Durch das Vaterländische Hilfsdienstgesetz sollten der Kriegsindustrie und der Landwirtschaft hinreichend Arbeitssoldaten zugeführt werden. Doch die Rüstungsproduktion stieß bald an ihre durch Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften gezogenen Grenzen. Die Lebensmittel wurden immer knapper. Der sogenannte Steckrübenwinter 1916 auf 1917 zeigte an, dass der General Hunger in den Kampf gegen Deutschland eingetreten war. Auch der Kaiser musste den Gürtel enger schnallen, sich wenigstens auf für die Öffentlichkeit bestimmten Fotos mit Feldküchenrationen begnügen. Sein Hofzug war feldgrau angestrichen worden und er trug die feldgraue Uniform seiner Soldaten. Wie die Farbe war seine Stimmung, die immer düsterer wurde. Erst recht, als am 6. April 1917 die Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich den Krieg erklärten. Die ganze Nacht habe ihn der Gedanke gequält, bekannte Wilhelm, Deutschland in einen Krieg mit Amerika verwickelt zu haben. Daran trug er, wie bei so vielem, eine Mitschuld. Die Hauptschuldigen jedoch saßen in der obersten Heeresleitung und im Admiralstab. Sie hatten ihm die Anordnung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges abverlangt und damit den unmittelbaren Anlass zum Kriegseintritt der USA geliefert. Vergebens hatte Bethmann Hollweg auf diese Konsequenz hingewiesen. Der Kaiser neigte zur Ansicht des Kanzlers. Aber Hindenburg und Ludendorff, die bei Abweisung ihres Wunsches mit Rücktritt gedroht hatten, setzten sich wieder einmal durch. Nach 6 Monaten wäre England ausgehungert, behaupteten sie, bevor noch amerikanische Truppen an der Westfront eingesetzt werden könnten. Eine gewaltige Fehleinschätzung. Bereits Anfang Juli 1917 landeten die ersten amerikanischen Truppen in Europa und griffen an der Seite der Franzosen und Engländer in die Kämpfe ein. Die Militärs und auch Wilhelm aber träumten weiter von einem Siegfrieden. Noch am 19. April 1917, die deutsche Niederlage war nur noch eine Frage der Zeit, forderte der Monarch Malta, die Azoren, Madeira, die Kapverdischen Inseln, den belgischen Kongo und das französische Erzbecken von Brie-l'Envie. Polen, Kurland und Litauen sollten zumindest indirekt annektiert, die Ukraine, Lettland und Estland unabhängig werden. Von den Plutokratien Amerika und England wollte er je 30 Millionen und vom Erbfeind Frankreich 40 Millionen Dollar an Reparationen haben. Ludendorff stellte noch maßlosere Forderungen, denen Wilhelm II. Nicht nachstehen wollte. Am 13. Mai 1917 verlangte er zusätzlich den französischen Kongo und das Protektorat über das zwischen Flamen und Wallonen geteilte Belgien. Hart sollte England gestraft werden durch die Abtretung Gibraltars an Spanien sowie Zyperns, Ägyptens und Mesopotamiens an die Türkei. Er werde das Schwert erst wieder in die Scheide stecken, wenn er den Frieden diktieren könne, hatte der Kaiser kurz nach dem Kriegsausbruch erklärt. Doch ein Diktatfrieden war nicht in Sicht und eine Reaktion auf die Friedensresolution des Reichstages, die Hoffnung auf einen Verständigungsfrieden hätte wecken können, blieb aus. Die Vermittlungsversuche von Papst Benedikt XV. Blieben erfolglos. Friedensbemühungen des österreichischen Kaisers Karl I., der ein untergehendes Schiff übernommen hatte, wurden von den Alliierten für unzulänglich gehalten und in Deutschland als verräterisch empfunden. Aber mit der schwindenden Aussicht auf ein baldiges Kriegsende, angesichts der steigenden Verluste an der Front und der grassierenden Not in der Heimat, wuchs die Unzufriedenheit mit dem Regime, das keinen Ausweg aus der Misere fand. Großadmiral Tirpitz beteiligte sich an der Gründung der Deutschen Vaterlandspartei, die sich direkt gegen nervenschwache Friedenskundgebungen des Reichstags wandten und indirekt Front gegen den Kaiser machten, der sie hatte passieren lassen. Von der Sozialdemokratischen Partei, deren Mehrheit sich immer noch an den Schwur von 1914 hielt, das Vaterland in der Stunde der Gefahr nicht im Stich zu lassen, spaltete sich 1917 die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands ab, die gegen den Krieg und das kriegsführende Regime Stellung bezog. Und der Spartakusbund unter Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg agitierte für die Revolution. Schon kam es zu Massenstreiks in der Rüstungsindustrie und zu Gehorsamsverweigerungen in der Flotte. Die Stimmung in der Heimat ist tief gesunken und hat tatsächlich schon vereinzelt auf das Heer übergegriffen, bemerkte Ludendorff. Es gelte die Liebe zum Kaiser und den Landesherren und ein starkes deutsch-vaterländisches Gefühl immer von Neuem zu beleben, stark zu halten und ferner dafür zu sorgen, dass aus dem Heer heraus den Hetzern, Flaumachern und Schwächlingen daheim und im Heere entgegengetreten werde. Ohne Wissen des Kaisers half der erste Generalquartiermeister mit, Russland zum Standquartier der kommunistischen Revolution zu machen. Der Bolschewist Lenin, der später den Befehl zur Hinrichtung der Zarenfamilie geben sollte, gelangte mit der deutschen Eisenbahn aus dem Schweizer Exil nach Petersburg. Von der Transporthilfe für die Weltrevolution wurde Wilhelm erst Tage später unterrichtet. In seiner Einschätzung der Folgen des Umsturzes in Russland für Deutschland konnte Ludendorff mit der Zustimmung Wilhelms rechnen. Beide hielten die Gefahr, die von der Oktoberrevolution für das monarchische System ausging, für geringer als den Nutzen, den man unmittelbar daraus zu ziehen hoffte. Der Frieden, den Lenin anbot, eröffnete der Heeresleitung die Möglichkeit, frei werdende Truppen aus dem Osten an die Westfront zu werfen. Wilhelm begann wieder, neue Hoffnung zu schöpfen. Kaum hatte man Morgenluft geschnuppert, war die Maßlosigkeit wieder da. Nach dem Abschluss eines Waffenstillstandes zwischen Sowjetrussland und dem Reich am 15. Dezember 1917 drängten die Militärs auf Friedensbedingungen, die Lenin zu schaffen machten und sogar Wilhelm als zu hart erschienen. Nach der Anhörung des Generals Hoffmann, eines Ostexperten, der maßvolle Territorialforderungen empfahl, machte er sich dessen Ansichten zu eigen und trug sie im Kronrat vor. Ludendorff verbat sich die Befragung untergeordneter Offiziere über den Kopf der militärischen Führung hinweg. Die oberste Heeresleitung diktierte, unter Rücktrittsdrohung, zunächst dem Kaiser und dann den Sowjets die Bedingungen des am 3. März 1918 unterzeichneten Friedens von Brest-Litowsk. Als einen der größten Erfolge der Weltgeschichte bezeichnete ihn Wilhelm II. Die Sowjets hatten es hinzunehmen, dass Russland auf seine Herrschaft in Polen, Litauen und Kurland verzichten musste, Estland und Livland auf den Weg zur Unabhängigkeit gebracht und die Ukraine und Finnland als selbstständige Staaten anerkannt wurden. Die oberste Heeresleitung hatte ihre Kriegsziele im Osten durchgesetzt, ohne alle die Truppen freizubekommen, die sie im Westen dringend benötigt hätte. Denn sie ging daran, die im Osten direkt wie indirekt gewonnenen Gebiete zu einem deutschen Ostimperium auszubauen. Deutsche Soldaten rückten bereits auf die Krim und nach Transkaukasien vor. Das Reich begann sich im Osten totzulaufen, während es im Westen bislang keinen Fußbreit vorangekommen war. Ludendorff und Hindenburg beschlossen, im Frühjahr 1918 mit einer Großoffensive in Frankreich eine Entscheidung zu erzwingen. Zu der Konferenz, in der dieser Beschluss gefasst wurde, war der Kaiser nicht zugezogen worden. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zum Ergebnis Ja und Amen zu sagen. Er werde von der Militärführung wie von den Zivilbehörden ignoriert, klagte Wilhelm, ohne dagegen etwas machen zu wollen und zu können. Sieg und ein deutscher Friede lautete die Parole, die Wilhelm II. Am 10. Februar 1918 vor Bürgern von Bad Homburg ausgab, die ihn anlässlich des Friedensschlusses mit der Ukraine feierten. Ausbrüche von Cäsaren waren, bemerkte Admiral von Müller, der Chef des Marinekabinetts, wenn es einigermaßen gut geht. Wenn der Monarch, was immer seltener wurde, in der Öffentlichkeit auftrat, trug er Zuversicht auf einen Siegfrieden zur Schau. Dann schien er sich schon wie Cäsar auf dem Triumphwagen stehen zu sehen. War das Hurra verklungen, die Begeisterung verebbt, mochte er sich eher wie ein Besiegter fühlen, der im Triumphzug mitgeführt wurde. Dieses deprimierende Gefühl verstärkte sich bei dem Monarchen im Jahre 1918 noch. Der oberste Kriegsherr mied das große Hauptquartier, in dem Hindenburg und Ludendorff das Kommando führten. An der Front, das heißt hinter der Linie, ließ er sich nur noch blicken, wenn es Erfolge zu feiern und eiserne Kreuze zu verleihen galt. Im Frühjahr 1918 keimten neue Hoffnungen auf. Obgleich im Ostimperium, das man dank der Kriegsmüdigkeit der russischen Revolutionäre gewonnen hatte, deutsche Truppen gebunden blieben, waren doch so viele verfügbar geworden, dass Ludendorff mit dieser Verstärkung zu einem entscheidenden Schlag im Westen ausholen zu können glaubte. Zusammengetrommelt wurden 200 Divisionen mit 3,5 Millionen Mann, sodass ein Gleichstand mit den Alliierten erreicht war. Das große Hauptquartier wollte diese neue und vielleicht letzte Chance nutzen. Am 21. März begann der deutsche Großangriff. Im ersten Ansturm wurden Engländer und Franzosen zurückgeworfen, beträchtliche Geländegewinne erzielt. Die Schlacht ist gewonnen, der Engländer total geschlagen, triumphierte Wilhelm, nachdem bei Saint-Quentin 90.000 Engländer gefangen genommen worden waren. Der Kaiser glänzte mit seiner Anwesenheit in Hindenburgs Hauptquartier in Avesnes. Der Generalfeldmarschall tat ihm den Gefallen, einen Tagesbefehl zu erlassen, der mit den Worten begann: Unter dem persönlichen Befehl seiner Majestät des Kaisers. So wurde von der Kaiserschlacht gesprochen, was Wilhelm nicht unbedingt gefiel. Dies höre sich an, als hätten die anderen siegreichen Schlachten nichts mit ihm zu tun gehabt. Die Kaiserschlacht war ein Pyrrhussieg. Die Angreifer ermüdeten bald und die Verteidiger erholten sich rasch. Die Deutschen drangen zwar wiederum bis zur Marne vor, schon wurde Paris von Ferngeschützen beschossen. Doch wieder wurde der Fluss zur Schicksalslinie. Mitte Juli 1918 stockte die deutsche Offensive und die Alliierten gingen zum Gegenangriff über. Franzosen und Engländer waren laufend durch Amerikaner verstärkt worden. Ihre Überlegenheit an Menschen und Material wurde erdrückend. Vor allem den in Massen auftauchenden Tanks hatten die Deutschen nichts entgegenzusetzen. Schlimmer noch, die stählernen Ungetüme riefen bei den Soldaten blankes Entsetzen hervor. Es ist merkwürdig, registrierte Wilhelm, dass sich unsere Leute so gar nicht an die Tanks gewöhnen. Am 22. Juli 1918 gestand ihm Hindenburg ein, dass die alliierte Gegenoffensive an Boden gewann. Beim Abendessen nannte sich der Kaiser einen geschlagenen Feldherrn. Er habe die Nacht nicht geschlafen, erzählte er am anderen Morgen, und eine schreckliche Vision gehabt. Die anderen Monarchen, seine englischen und russischen Verwandten sowie die Minister und Generäle aus seiner Regierungszeit seien mit teilweise höhnischen Mienen an ihm vorübergezogen. Nur die kleine Königin von Norwegen sei freundlich zu ihm gewesen. Am 8. August 1918 durchbrachen die Engländer mit 450 Tanks die deutschen Linien an der Straße von Amiens nach Saint-Quentin. Dies sei der schwarze Tag des deutschen Heeres, bemerkte Ludendorff. Das kann natürlich so nicht bis ins Unendliche weitergehen. Wir müssen einen Weg suchen, um zum Schluss zu kommen, pflichtete der Kaiser bei. Doch aufgeben wollte und konnte er nicht. Wie es aber unter diesen Umständen weitergehen sollte, wusste er auch nicht zu sagen. Um lästigen Fragen zu entgehen und nicht antworten zu müssen, verließ der Kaiser das Hauptquartier im belgischen Kurort Spa und zog sich auf Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel zurück. Wir tun so, notierte der Chef des Marinekabinetts, als ob uns das gar nichts anginge. Wilhelm blieb der Alte. Er schwankte zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Am 25. September sprach er zu U-Boot-Offizieren in Kiel im alten Casino-Jargon. Das Ziel erkannt, die Muskete gespannt, die Flachmacher an die Wand. Wurden ihm schlechte Nachrichten überbracht, legte er sich mit einer Nervenkrise ins Bett. Einmal schlief er 24 Stunden durch. Doch er konnte die Augen vor den Realitäten nicht verschließen. Die Heimat wankte und die Front brach zusammen. Als der Kaiser am 29. September 1918 wieder im Hauptquartier in Spa eintraf, wurde er mit Hiobsbotschaften empfangen. Deutschlands Bundesgenosse Bulgarien hatte kapituliert. Die alliierte Saloniki-Armee hatte die mazedonische Front durchbrochen. Deutschlands Bundesgenosse Türkei, dessen Palästina-Front wenige Tage zuvor von den Briten durchstoßen worden war, wurde von zwei Seiten bedrängt, von Europa und von Asien aus. Und Österreich-Ungarn, dessen letzte Offensive an der Italien-Front gescheitert war, hatte am 14. September eine Friedensnote an alle kriegsführenden Mächte gerichtet. Das kann den ganzen Krieg zu Ende bringen, aber nicht so, wie wir es uns gedacht haben, erkannte Wilhelm. Der Weltkrieg war militärisch verloren und das Kaiserreich auf dem Weg zur Revolution und Republik. Wilhelm II. Verkündete am 30. September 1918, was ihm Ludendorff vorgesagt hatte. Ich wünsche, dass das deutsche Volk wirksamer als bisher an der Bestimmung der Geschicke des Vaterlandes mitarbeitet. Es ist daher mein Wille, dass Männer, die vom Vertrauen des Volkes getragen sind, in weitem Umfange teilnehmen an den Rechten und Pflichten der Regierung. Vom Vertrauen der auf Demokratisierung drängenden Volksvertreter getragen und von Ludendorff zugleich im Namen des Feldmarschalls abgesegnet, war Prinz Max von Baden, den Wilhelm am 3. Oktober 1918 zum Reichskanzler und preußischen Ministerpräsidenten ernannte. Vom neuen Reichskanzler wurden zugleich Dienstleistungen für die oberste Heeresleitung erwartet. Die Militärs hatten den Krieg verloren und gedachten, die Niederlage den Zivilisten in die Schuhe zu schieben. In sein Reichskabinett nahm Max von Baden Vertreter der Parteien auf, die im Vorjahr die Friedensresolution im Reichstag durchgesetzt hatten, darunter den Zentrumsmann Erzberger und den Sozialdemokraten Scheidemann. Der Kaiser, politisch längst entmündigt, tönte, die Deutschen sollten künftig an politischer Freiheit keinem Volk der Erde nachstehen. Am 28. Oktober unterschrieb der Kaiser die verfassungsändernden Gesetze, die den Weg vom konstitutionellen zum parlamentarischen System öffneten. Nicht mehr dem Monarchen, sondern dem Reichstag waren fortan der Kanzler und seine Staatssekretäre verantwortlich. Auch militärische Anordnungen des Kaisers bedurften nun der Gegenzeichnung. Kriegserklärungen sollten nur noch mit Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages erfolgen. Die Presse- und Versammlungsfreiheit wurde weitgehend wiederhergestellt und in Preußen die Reform des längst überholten Dreiklassenwahlrechts in Angriff genommen. Wilhelm glaubte noch, die Wahl zwischen einem kleineren Übel, einer Reform, und dem größeren Übel der Revolution zu haben und hatte sich, um nicht alles zu verlieren, mit einer Beschränkung seiner Monarchenherrschaft abgefunden. Im letzten Moment und unter Druck war es zur längst überfälligen Demokratisierung der Reichsverfassung gekommen. Zudem hatte der Feind signalisiert, nur mit einem nicht mehr wilhelminischen Deutschland Frieden schließen zu wollen. Die politische Führung, die auf Waffenstillstand drängte, beugte sich nun nicht mehr den Militärs. Ludendorff musste gehen. Reichskanzler Max von Baden bot in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 1918 dem amerikanischen Präsidenten Wilson einen Waffenstillstand an. Wilhelm, der militärische Autokrat in den Augen der Alliierten, war immer noch da und wollte nicht gehen. Da verlangte Wilson, kaum verhüllt, die Abdankung des Kaisers als Vorbedingung eines Friedensschlusses mit Deutschland. Ein Nachkomme Friedrichs des Großen danke nicht ab, erklärte Wilhelm und suchte Zuflucht bei seinen Soldaten. Dort im großen Hauptquartier von Spa begann der letzte Akt des Trauerspiels. Der Kaiser hatte sich in eine neugotische Villa am Rande von Spa eingerichtet. Die Nachrichten wurden immer schlechter. Am 29. Oktober 1918, als er aus Berlin nach Spa flüchtete, weigerten sich die Matrosen in Kiel, mit der Hochseeflotte zu einem letzten Gefecht auszulaufen. Am selben Tag forderte der sozialdemokratische Staatssekretär Scheidemann den Reichskanzler auf, die Abdankung des Kaisers zu erwirken. Am 1. November sprach der preußische Innenminister Drews in Spa vor, um den Kaiser und König zu einer freiwilligen Thronentsagung mit dem Hinweis zu bewegen, dass die Einsetzung seines Enkels auf dem Thron die letzte Chance sei, die Monarchie in Deutschland zu retten. Meine Abdankung würde der Anfang vom Ende aller deutschen Monarchien sein, entgegnete der Kaiser. Im Übrigen haben mir auch meine Söhne in die Hand versprochen, eine Regentschaft an meiner und des Kronprinzen Stelle nicht zu übernehmen. Er denke gar nicht daran, wegen der paar hundert Juden und tausend Arbeiter den Thron zu verlassen, soll er gesagt haben. Generalfeldmarschall Hindenburg und der Nachfolger Ludendorffs, General Wilhelm Groener, unterstützten ihren Monarchen, weil sie sich immer noch der Hoffnung hingaben, sie könnten unter seiner Standarte das Schlimmste, den Zusammenbruch der Front und die Auflösung der Armee, verhindern. Wilhelm war sich seiner immer weniger sicher. Mag ich nun regiert haben, wie ich will, gut oder schlecht, davon jetzt einmal ganz abgesehen, das meiste war natürlich schlecht, aber ich bin nun doch einmal 60 Jahre und davon 30 Jahre auf dem Thron. Das sei mehr als genug, meinten diejenigen, die zunehmend auf ihn Druck ausübten. Die Reichsregierung von oben und von unten die wachsende Zahl derer, die auf eine Beendigung des Krieges drängten. Am 4. November 1918 wurde in Kiel auf Kriegsschiffen die doch des Kaisers ganzer Stolz gewesen waren, die rote Flagge gehisst. In den nächsten Tagen wehte sie an vielen deutschen Orten, in denen Arbeiter- und Soldatenräte gebildet wurden. Am 7. November forderte die Sozialdemokratische Partei ultimativ die Abdankung des Kaisers. Einen Tag später begannen die Waffenstillstandsverhandlungen, denen sich die Heeresleitung nicht länger hatte entziehen können. In München wurde der König von Bayern gestürzt und die Republik ausgerufen. Max von Baden appellierte an Wilhelm: Deine Abdankung ist notwendig geworden, um den Bürgerkrieg in Deutschland zu vermeiden und die Friedensverhandlungen zu erleichtern. Wenn sie nicht noch an diesem Tage erfolge, so kann ich nicht mehr mitarbeiten. Auch die deutschen Fürsten können sich nicht mehr vor den Kaiser stellen. In Spa dachte Wilhelm II. An eine Flucht nach vorn. Er werde an der Spitze des Heeres die Ordnung in der Heimat wiederherstellen, äußerte er am Vormittag des 8. November. Am Abend bezeichnete Gröner das Vorhaben eines Marsches gegen die Heimat als aussichtslos. Hindenburg schloss sich dieser Ansicht an. Der Kaiser, der schon zu Bett gegangen war, erfuhr davon an diesem Abend nichts. Am Morgen des 9. November 1918 wurde der Hohenzoller aus seinen letzten Träumen gerissen. Fröstelnd an den Kamin des zugigen Gartensaals seiner Villa gelehnt, empfing er Hindenburg und Gröner. Der Chef der obersten Heeresleitung brachte kein Wort über die Lippen, überließ es dem ersten Quartiermeister, die bittere Wahrheit auszusprechen. Die Fronttruppen, die nicht mehr gegen den äußeren Feind standhielten, könnten erst recht nicht gegen den inneren Gegner, mit dem sie fraternisierten, eingesetzt werden. Wie gewohnt wagte der Kaiser es nicht, sich der Auffassung der Heeresleitung zu widersetzen. Er wolle dem Vaterland einen Bürgerkrieg ersparen, aber nach dem Waffenstillstand in friedlicher Weise an der Spitze des Heeres in die Heimat zurückkehren. Gröner nahm ihm die letzte Illusion. Das Heer wird unter seinen Führern und kommandierenden Generälen in Ruhe und Ordnung in die Heimat zurückmarschieren, aber nicht unter dem Befehl Eurer Majestät. Denn es steht nicht mehr hinter Eurer Majestät. Hat mir das Heer nicht den Fahneneid geschworen, warf Wilhelm ein? Der sei jetzt nur noch eine Fiktion, entgegnete Gröner. Die Truppe sei müde und gleichgültig, wolle nur noch Ruhe und Frieden haben. Der letzte König von Preußen, der auch der letzte deutsche Kaiser war, hatte immer noch nicht begriffen, dass dies das Ende war. Jetzt hatte er die Idee, nur als deutscher Kaiser abzudanken, aber als König von Preußen zu bleiben. Aber das war ein Trugschluss. Beide Ämter waren untrennbar miteinander verbunden. Eine Teilabdankung nicht möglich. Trotzdem ließ Wilhelm am 9. November gegen 14 Uhr dem Kanzler fernmündlich übermitteln: Um Blutvergießen zu vermeiden, sind Seine Majestät bereit, als deutscher Kaiser abzudanken, aber nicht als König von Preußen. Der Monarch hinkte den Ereignissen hinterher, denn bereits um 12 Uhr hatte die Reichskanzlei verbreiten lassen: Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen. Kurz nach 12 Uhr hatte Max von Baden die Geschäfte des Reichskanzlers auf den sozialdemokratischen Parteiführer Friedrich Ebert übertragen. Nach 14 Uhr proklamierte der Sozialdemokrat Scheidemann vom Reichstagsgebäude aus die Deutsche Republik und um 16 Uhr der Kommunist Karl Liebknecht vom Schloss aus die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Am Mast, an dem die Standarte Wilhelms II. Geweht hatte, stieg die rote Fahne hoch. Verrat! Schamloser, empörender Verrat! Rief Wilhelm aus, als er erfuhr, dass der Reichskanzler über seinen Kopf hinweg die Abdankung verkündet hatte. Sein Urteil über Max von Baden stand fest. Als Marionette Scheidemanns habe er den Kaiser, die Fürsten, das Reich preisgegeben, sei zum Zerstörer des Reiches geworden. Der Kaiser sah weniger klar denn je. »Mein Gott, sind Sie schon wieder da?« empfing er Hindenburg und Gröner, die ihm am Nachmittag des 9. November 1918 ihren Entschluss mitzuteilen hatten. Unter den gegebenen Umständen müsse Wilhelm II. Geraten werden, die Krone niederzulegen und nach Holland zu gehen. Die Grenze des neutralen Landes lag nur 50 Kilometer von Spa entfernt, sodass die Wahrscheinlichkeit bestand, unbehelligt durch revoltierende Truppen dorthin zu gelangen. Gab es einen Ausweg? Gröner dachte daran, den Kaiser an die Front zu schicken, ihm die Möglichkeit zum Soldatentod und der Monarchie eine Überlebenschance durch die Selbstaufopferung dieses Herrschers zu geben. Aber Hindenburg war dagegen, und auch der Kaiser machte nicht mit. Ein Selbstmord, schrieb er später in seinen Memoiren, sei für ihn aus religiösen und moralischen Gründen nicht in Frage gekommen. Auch deshalb nicht, weil er sich nicht nachsagen lassen wollte, er habe sich durch einen Freitod aller Verantwortlichkeit entzogen. Am Nachmittag schrieb er seinem Sohn: Da Hindenburg mir meine Sicherheit hier nicht mehr gewährleisten kann und auch für die Zuverlässigkeit der Truppen keine Bürgschaft übernehmen will, so habe ich mich entschlossen, nach schwerem inneren Kampfe das zusammengebrochene Heer zu verlassen. Dann begab er sich in seinen Hofzug, in dem er sich sicherer fühlte als in der Villa und mit dem er jederzeit abfahren konnte. Beim Abendessen schien er wieder Mut gefasst zu haben. Ich habe gefürchtet, die Erregung der vorhergegangenen Stunden würde bei ihm eine Lethargie auslösen. Das ist jedoch nicht der Fall, bemerkte der Verbindungsoffizier Alfred Niemann, der gegen 21 Uhr mit dem Gepäck erschien. Voller Lebensenergie blickte er mich an. Ruhige Entschlossenheit lag auf dem Antlitz. Man sagte mir, der Kaiser habe das Ansinnen, nach Holland abzureisen, ganz entschieden zurückgewiesen. Am frühen Morgen des 10. November gegen 5 Uhr fuhr er dann doch. Aus Furcht, in Lüttich in die Hände von revoltierenden Soldaten zu fallen, stieg er in ein Auto um, mit dem er um 6.30 Uhr den holländischen Grenzort Aston erreichte. Wie Gott mich führt, so gehe ich mit, stand am 9. November in den Losungen der Brüdergemeinde, die Wilhelm täglich las und mit Randbemerkungen versah. Wurde von Max von Baden gestürzt, notierte er an diesem Schicksalstag. »23 Jahre Verbannung erwarteten ihn nach 30 Jahren Herrschaft. In Amerongen, wo ihn Graf Godard Bentinck, ein holländischer Johanniter, fürs Erste aufnahm, dankte er am 28. November offiziell ab. »Ich verzichte hierdurch für alle Zukunft auf die Rechte an der Krone Preußens und die damit verbundenen Rechte an der deutschen Kaiserkrone.« Er entband alle Soldaten und Beamten des Treueeides und erwartete von ihnen, dass sie bis zur Neuordnung des Deutschen Reiches den Inhabern der tatsächlichen Gewalt in Deutschland helfen, das deutsche Volk gegen die drohenden Gefahren der Anarchie, der Hungersnot und der Fremdherrschaft zu schützen. Am 19. Januar 1919 wurde in Deutschland eine konstituierende Nationalversammlung gewählt, die am 11. August 1919 die Weimarer Reichsverfassung beschloss. Aus dem Kaiserreich war ein republikanischer Nationalstaat geworden. Eine Diktatur des Proletariats, wie nach der russischen Oktoberrevolution, konnte verhindert werden. Deutschland sei der Urheber des Krieges und habe daher für alle Verluste und Schäden aufzukommen, lautete Artikel 231 des Versailler Vertrages. Der Ex-Kaiser, der die Verantwortung für das Reich getragen hatte, auch wenn dessen Wahrnehmung im System Grenzen gesetzt gewesen waren, gedachte dieses Urteil nicht hinzunehmen. Er wies jedoch nicht nur die Alleinschuld von sich, was gerechtfertigt war, er bestritt jegliche Mitschuld am Krieg, was ihn unglaubwürdig machte. Die sogenannten Strafbestimmungen des Versailler Vertrages verlangten ein internationales Tribunal gegen den vormaligen Kaiser von Deutschland und die Spitzen seines Systems von Hindenburg und Ludendorff bis Bethmann-Hollweg und Rupprecht von Bayern. Ein Gerichtshof mit je einem Richter aus England, Frankreich, Italien, den USA und Japan sollte eingesetzt werden, um auf Grundlage der erhabensten Grundsätze der internationalen Politik, wie es hieß, die Strafe zu bestimmen, die er für angemessen erachtet. Ich musste das Ansinnen der Selbststellung ablehnen, schrieb Wilhelm. Ich durfte nicht die Rolle des Vercingetorix spielen, der im Vertrauen auf die Großmut seiner Feinde diesen seine Person auslieferte, um dadurch für sein Volk ein besseres Los zu erlangen. Cäsar hatte den Gallierfürsten in Ketten gelegt, im Triumphzug mitgeführt und dann hinrichten lassen. Wilhelm konstatierte: Ein Gerichtshof, in dem der Feindbund gleichzeitig Ankläger und Richter wäre, würde nicht ein Organ des Rechtes, sondern ein Instrument politischer Willkür sein und nur dazu dienen, durch meine selbstverständliche Verurteilung die uns auferlegten unerhörten Friedensbedingungen nachträglich zu rechtfertigen. 28 Jahre später setzten sich die alliierten Sieger des Zweiten Weltkrieges durch und sprachen ihre Todesurteile in den Nürnberger Prozessen. Ex-Kaiserin Auguste Victoria, die nach Amerongen gekommen war, seelisch niedergedrückt und herzkrank, sah ihren Mann bereits vor einem Erschießungskommando. Von diesem Alpdruck befreite sie die holländische Regierung, die neutral geblieben und monarchisch gesinnt war. Sie widerstand englischen wie französischem Druck und lehnte die Auslieferung Wilhelms ab, verbot ihm aber jegliche politische Betätigung. Die Ex-Kaiserin kam über das Unglück ihrer Familie nicht hinweg. 63-jährig starb sie am 11. April 1921, zwei Monate nach ihrem 40. Hochzeitstag. Der Witwer durfte die Tote nicht begleiten, die nach Potsdam überführt und am 19. April im antiken Tempel im Park des Neuen Palais beigesetzt wurde. Indessen ging der Exilant daran, an der Legende mitzuwirken, dass der Krieg nicht an der Front, sondern durch Sabotage in der Heimat verloren gegangen sei. Nach über 4 glänzenden Kriegsjahren mit unerhörten Siegen musste die Armee unter dem von hinten gegen sie geführten Dolchstoß der Revolutionäre zusammenbrechen, gerade in dem Augenblick, als der Friede in Greifnähe stand. Als Meuchler prangerte Wilhelm all jene an, die auf Befehl der Feinde das Kaisertum stürzen und das Reich zerschlagen hätten lassen, insbesondere Sozialisten, die unter die Führung von kulturell meilenweit tiefer stehenden russischen Verbrechern geraten und den deutschen Frontsoldaten in den Rücken gefallen seien. Angehetzt und verführt worden seien die Reichszerstörer, schrieb Wilhelm am 2. Dezember 1919, durch den ihnen verhassten Stamm Juda, der Gastrecht bei ihnen genoss. Das war sein Dank. Kein Deutscher vergesse das je und ruhe nicht, bis diese Schmarotzer vom deutschen Boden vertilgt und ausgerottet sind. Dieser Giftpilz am deutschen Eichenbaum. Ob ein junger Gefreiter namens Adolf Hitler diese Zeilen auch gelesen hat? Jedenfalls nahm er sie sich zu Herzen und handelte danach, als er die Macht dazu hatte. Der Ex-Kaiser verrannte sich wieder in maßlosen Tiraden. »Blut muss fließen, viel Blut«, schrieb er, »bei den Offizieren und den Beamten, vor allem beim Adel, bei allen, die mich verlassen haben.« Öffentlich dankte er den genialen Führern im Krieg, vor allem dem Generalfeldmarschall von Hindenburg, dem getreuen Eckart des deutschen Volkes. Im Kreise von Vertrauten aber schob er ihm die Verantwortung für die Niederlage zu. Er konnte nicht vergessen, dass ihn der Feldmarschall daran gehindert hatte, die Republikaner zu bekämpfen, und nicht verstehen, dass er sich als Reichspräsident der Saurepublik zur Verfügung stellte, was die Hoffnungen auf eine monarchische Wende eher dämpfte. Sein letztes Domizil fand Wilhelm im Haus Dorn in der Provinz Utrecht. Der Landsitz mit 60 Hektar wurde im Sommer 1919 für 1,35 Millionen holländische Gulden erworben und nach Renovierung und Erweiterung im Frühjahr 1920 bezogen. Mehr eine große Villa als ein kleines Schloss bot ihm das Anwesen die Bequemlichkeiten des Country Life, um das er englische Landedelleute beneidet hatte. Der Spaziergang im Park bot keinen Ersatz für den Auslauf, den der reiselustige Monarch gesucht und gefunden hatte. Er bestieg nie wieder ein Pferd, denn er wäre damit schnell an die Mauer gestoßen, die sein winziges Reich umgab. Das Fällen von Bäumen verschaffte ihm Befriedigung. Kaum in Dorn hatte er bereits 470 umgehauen und zersägt. In Zivil mit Strohhut und Spazierstock glich er einem reichen Rentier, der er auch war. 1929 verfügte er in Deutschland über ein Vermögen von rund 55 Millionen Reichsmark, das ihm ein jährliches Einkommen von 1,9 Millionen Reichsmark einbrachte. Den Schnurrbart trug er nicht mehr so schneidig hochgezwirbelt und er hatte sich einen Kinnbart wachsen lassen. Er war grau und bald weiß geworden, hatte glanzlose wie ausgeweinte Augen. Der 63-jährige Witwer hatte 1922 wieder geheiratet. Die 35-jährige Hermine, geborene Prinzessin Reuß, verwitwete Prinzessin von Schöneich-Carolath, Mutter von 5 Kindern und Großgrundbesitzerin in der Lausitz. Sie spielte die Sendbotin Wilhelms, der seinen monarchischen Sendungsglauben nicht aufgegeben hatte und nach Bundesgenossen suchte. Hof hielt er, als ob er noch Kaiser und König wäre. Es fungierten Hausmarschall, Hofmarschall, Haushofmeister und Flügeladjutanten. Der Exilhofstaat umfasste ca. 50 Personen. Bei der Abendtafel erschien der Ex-Monarch in voller Uniform. Weiterhin verlieh er Orden, sprach Beförderungen aus, setzte hinter seine Unterschrift die Kürzel I für Imperator und R für Rex. Im Rauchzimmer, in das er sich mit Gefolge und Gästen nach dem Abendessen zurückzog, setzte er sich auf einen Stuhl, auf dem ein hohes Lederpolster lag, sodass er alle überragte. Gleichsam vom hohen Ross herab sprach er über die Welt und das Vaterland, vergaß aber auch nicht, gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass die Republik beseitigt, die Monarchie restauriert werden müsse. Die nationalsozialistische Bewegung äußerte er 1931, die ihm nicht in allen Einzelheiten gefalle, verkörpere nationale Energien, die Deutschland brauche, um wieder hochzukommen. Hitler, den böhmischen Gefreiten, wie Hindenburg ihn nannte, hielt er allerdings nicht für satisfaktionsfähig. Als die Nazis schließlich an die Macht gelangt waren, beklagte sich Wilhelm: Sie behandeln mich viel schlechter, als die Sozialisten mich je behandelt haben. Das lag wohl daran, dass Göring, nun preußischer Ministerpräsident, drohte, dass die Gelder, die aus den ehemaligen Krongütern den Hohenzollern zuflossen, gesperrt werden könnten, wenn sich der Exilant nicht still und wohl verhalte. Nach dem Sieg gegen Frankreich schickte er Hitler und der Wehrmacht seine Glückwünsche. Wilhelm fühlte sich am Erfolg beteiligt. Die brillant führenden Generäle dieses Krieges kommen aus meiner Schule. Sie fochten unter meinem Kommando im Weltkrieg als Leutnants, Hauptmänner oder junge Majore. Grund, Champagner zu ordern, war für ihn der Abschluss des Waffenstillstandes am 22. Juni 1940 in Compiègne. Im Salonwagen des Marschalls Foch, in dem am Ende des Ersten Weltkrieges die Deutschen den Waffenstillstand hatten annehmen müssen. Wilhelm erklärte: Die Schmach vom November 1918 im Wald von Compiègne ist ausgelöscht und das Diktat von Versailles für immer zerrissen. Und doch blieb ihm persönlich die tiefste Demütigung nicht erspart. Es war der letzte Ausgang des 82-Jährigen aus dem Park von Dorn, wenige Monate vor seinem Tod. Nach dem üblichen Holzhacken im Amerongerwald Wald traf der Kaiser im Winter 1940-41 einen deutschen Posten, der ein Munitionslager bewachte. Der Kaiser fragte den jungen Soldaten, der mit Hitlers Armee am 10. Mai in Holland einmarschiert war, in altgewohnter Weise nach seinem Herkommen. Unbefangen antwortete der Lanzer dem alten Herrn, hatte aber von einem Kaiser Wilhelm noch nie etwas gehört. Dabei muss dem Hohenzollern klar geworden sein, dass er von der Jugend vergessen war. Bleich und verstört kehrte er nach dieser Begegnung zurück und unternahm von diesem Tag an keine Ausflüge mehr. 30 Jahre hatte er als Monarch und oberster Kriegsherr die machtvollste und glänzendste Armee der Welt geführt. Nun musste er erkennen, dass ein deutscher Soldat nicht einmal wusste, wer und was der Kaiser gewesen war. Winston Churchill sagte, als er die Todesnachricht erfuhr: Für den Kaiser, diese strahlende Gestalt, das verwöhnte Kind des Schicksals, Gegenstand des Neides für ganz Europa, für ihn war in der langen Reihe herzzerreißender Enttäuschungen und Desillusionierungen, in der Kette von Fehlschlägen und niemals ersterbenden Selbstvorwürfen, an deren Ende, nach der Verwüstung Europas, der Holzhauerblock in Dorn stand, für ihn war entschieden die strengste aller Strafen vorbehalten.